Mein Schild jetzt wieder zu mir persönlich rüberkommt. Okay. Ich würde einfach mal sehen, wie mir das gefällt, wenn ich das mache. Ich habe natürlich auch das Konto gekriegt. Das besteht aus Eingeben, dass ich wirklich Kopfhörer mit Mikro und dann halt nur so einfache, tolle Tools. Also ich habe viele Tools für Soundrecorder, MP3-Quali, Modifier, MP3-Game und MP3-Game und MP3-Cut, die vier Tools und einfach zum anderen einfach nur so den Mediafire Cluster vom Cinema, den Texas Edition. Also das war's dann auch schon, ne? Also das war alles viel werden. Das weiß man ja eigentlich. Eben die Songs dann noch auf dem Video legen, eben Sachen aufzeigen, dann die Qualität verändern und das muss man auch recht sein, das hat man nicht gemacht. Also das weiß man eigentlich. Also, ja. Das mach ich jetzt. Jetzt gehe ich erstmal auf die Seite, wenn ich einmal drauf und mach's so wie sehen. so. Ja. Okay. Okay. Ja. Das ist ja ganz. Ich habe gerade mal einen Tee gemacht. Ich trinke unheimlich viel Tee, also mehr als Gutes. Also. Naja. Und das sehen Sie. Das war jetzt so die Musik, die ich privat für mich so höre. Also. Ich weiß nicht, ob ich FFM dann mache. Aber ich mache ja gerne, dass es im Hintergrund läuft. Also. Ich weiß nicht, ob das nervt, wenn man dazu hört oder sowas, weil ich nee, oft bin ich jetzt nicht in den Bereich quatsche, aber normalerweise habe ich im Hintergrund im FFM laufen. Weiß ich nicht, wie ich das anmache. Ich könnte aber persönlich ganz angenehm. Dann darf ich sowieso eine Testfolge machen. Ja. So. Na, ich bin hier. Okay, 30 Worte. Ja. Ja, normalerweise hätte ich es die ganze Zeit gehabt, nicht die ganze Zeit, aber ich möchte natürlich irgendwas. Bisher habe ich mal gewusst, dass das ein Terrorismus oder was weiß ich. Also, es müsste wunderbar für eine lange Sendung geben, teilweise 4 Stunden, richtig geiles Zeug, aber genau das würde ich nicht. Also, das, was ich nennen muss, ist nicht ganz okay, aber das sind jetzt manchmal auch so 4 Stunden, was so wirklich, das ist nur geile Scheiße, glaube ich. Ich denke, das ist wirklich ärgerlich, dass das nicht irgendjemand hört, ne? Also, das, was im Sinn ist, klar, das ist irgendwas nett, aber dann so die echten Highlights, wenn man so richtig was Story drin ist, das finde ich so schön. Darauf bin ich halt stark. Also, ich dachte wirklich, ich habe das ja mit der Aufzeichnung darüber, dass ich jetzt mehr wie eine Geschichte erzähle, aber also ein interaktives Element, aber eigentlich nicht das, worauf ich abziele gerade. Ich habe da einfach, dass wenn mal wieder Action ist in meinem Leben und dass ich da mal so ein paar schöne Blocks kriege, wo das richtig gut läuft. Mhm. Und das weiß? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, wenn sie dann so nicht groß zu sehen, ne? Ja. Das war nicht ganz einfach, ne? Das ist einfach, aber ja. Das war, ja. Wie war das Problem? Ja, ich weiß nicht, wie das mit unser ist, ne? Also, wie ist das nicht, wenn ich ein bisschen offen, ne? Ich meine, ist das unangenehm, was? Da habe ich halt, die drei Organisationen, das sind die Wildstrikes, die Aaron Wasser und die Akkuse. Das heißt, ich denke, dass viele denken immer, dass ich versuche, den mit meinem Ministerium praktisch in der Schmugglerstiftung und der Falle zu stellen, aber das ist gar nicht so. Also viele denken immer, dass ich denen einfach Böses will, aber letztendlich, ja. Also, man denkt immer, ich bin total links, aber das ist gar nicht so mein Problem, also ich jetzt noch andere Probleme habe. Da draußen sind so viele Planeten, selbst wenn du sagst, was willst du machen? Also, ich sag mal, 80 Millionen Planeten ist eine Sache, die schiebt man schnell zusammen, aber dann habe ich da jeweils einen Weißen auf einem Planeten und selbst wenn wir rammeln wie die Blöden und jede Frau immer 10, 20, 30 Kinder kriegt zu leben, dann werden wir in unseren Farien dann besonders viel. Also, ich verstehe das, die sind bestimmt auch irgendwie rechts, aber ich brauche eigentlich mehr so deren Fähigkeiten. Also, was zum Beispiel ist das Ding, das müssen wir aufpassen. Das Problem ist zum Beispiel, dass ich relativ viele Jobs habe für Leute, die knallhart so sitzen müssen. Die also müssen, da bieten sich diese Organisation natürlich an. Und die haben ja auch Das heißt ja, wie mit Harry Potter mit dem Zauberstab, dass wir eben gucken intern, während welchen Vektor kommt der neu ankommen will. Ja. Ich muss auch eben auffassen, ich habe doch mal gerade bei den letzten Buchen von meiner Kristalle eben. Das ist dann relativ schwer, das verbuchen, ja. Ja. Ja, die erinnert sich ja immer so eine Währung, wo auch praktisch notiert und vorher aufgegeben wurde, oder was da gekauft wurde. Und, ach, mir Geld ist natürlich kein Ende, das ist mir kein Ende. Okay. Eigentlich rezept die erste Messer. Ja, ich bin einfach noch nicht so die Stimmung, die ich haben will. Okay. Alles das, wie gewohnt, das ist ähnlich, ja? Weil die kannst du warten, dass das mir was da passieren. Das lässt jetzt so sich hin und total, ich war relativ wenig zu machen. Hinsa hat halt so ein Handelsverbot bekommen von Lebensmittel. Also, das ist ein bisschen kein Wort, das betrifft nicht die Erde, aber die ganze Zeit, die ganze Format, dein Chili und den ganzen Kampf kaufen. Das ist kein Problem. Du darfst halt zur zweiten Woche rübergehen, als Strafe zu irgendwas, nicht im Elli-Gruppen zu kaufen. Also, das kann ich irgendwie sagen, das ist ein Schrecker, weil du, ansonsten ist Annika ja oft, was? Ich hab hier auch irgendwelche Handelsprivilegien, was in Form bekommen. Ja, ich weiß das. Dass sie irgendwas wieder nicht kaufen. Das macht ein bisschen Sinn. Also, wenn die, verbieten und teilen, das ist halt schlimmer. Das ist wirklich ganz doof. Also, wenn die ja Fröhliche irgendwas verbieten, dann kann das durchaus Sinn machen, weil die dann abschließen können, ob da was tatsächlich passiert. Also, bisher habe ich das so gemerkt, dass es letztlich meistens relativ easy umgehen, weil du kannst fast immer jetzt jemand anders anhauen. Und die Leute, die ich habe, die sind so vertrauenswürdig, dass man mit denen auch mal eben so kurz zu angesagt wird, auch abzuhängen oder was. Zurzeit hast du noch die Möglichkeit, einfach zum Beispiel einiges zu fragen, was du dir mit das eine oder andere kaufst. Also, normalerweise kann man das immer auch über dritte Leute abwickeln, das ist eigentlich kein Problem. Also, ich habe meine Firma auch relativ normal weiterbringen können, als ich praktisch meine Handelsbeziehung in Form gefunden habe. Das ist in der Regenkasse, ich denke, fast immer Leute, die das lässt sich gar nicht meinen, die hören ja so und machen da was ich sagen. Also, ja, ich, das ist in der Regel kein Problem. Also, bisher war das kein Problem. Ja, okay, was machst du da? Ich hab mir gesagt, einen Tee gemacht. Mal wieder. Ich kriege nämlich eigentlich Pause noch Tee. Das war wirklich, ich denke, das ist schön. Ich denke, das ist ein Geheimnis oder so. Irgendwie. Das Problem ist, ja. Also, viele haben, ich krieg erst einmal weibliche Stütze und das Problem ist, ja, dass ich kenne diese Transaktionen, die Männer in meinem Frauenkörper und Frauen in meinem Männerkörper. Ich zum Beispiel bin Lesbe. Ich habe auch kein Problem mit Männerkörper. Also, die meisten denken immer, dass sie sich operieren lassen und so, aber ich finde das eigentlich so als Lesbe ganz schön, männliche Körper zu haben. Ich finde es zwar praktisch, als Wissenschaftler viel einfacher, was ich, was man sich im Leben nicht gedacht hat, wenn ich ein Mann wäre, dann würdet ihr mir zuhören und so. Ich sehe einfach das nicht, aber, das Doofe ist, ich bin jetzt fast 40 und, laut Anzeige habe ich, das hat eine 89% Wahrscheinlichkeit, dass ich unter einer CMS leide. Also ich bin gerade, okay. Ja, das ist leider ein Problem und ja. Erstens, ich bin nicht noch doof, schlimm genug. Zweitens, seit etwas über einem Jahr habe ich regelmäßig eine menstruative Störung. Das heißt also, ich bin irgendwie zwar aus dem Problem, dass ich unter einem postmenstruativen Syndrom leide. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber das gibt's vorbei. Also das ist zurzeit habe ich das, aber ich bleibe nur Anzeige, habe ich da so eine 89% Wahrscheinlichkeit, dass ich das immer wieder habe. Das ist nicht besonders schön für alle Beteiligten, aber das ist nicht. Das geht aber weg, sobald meine Menopause beendet ist. Haha. Normalerweise ist das auch. Was natürlich dumm ist, weil eben, also ich merke das schon, dass ich so Zyklen habe, aber mir fehlen also technische Voraussetzungen eigentlich, um das zu sagen, weil, das sind kein Spinner. Nein, ich würde aber wirklich im Kapitän, wenn ich den gönnen wollen. Also, ja, ist meine Vertrauensbeste, wenn man so auf Frauen steht, unheimlich viele Vorteile. Die meisten denken sicher, dass es eigentlich cool ist, aber ich finde das so tatsächlich gemeint zu sein. Also, es ist nicht so, wie die meisten, die denken, ah, ich bin jetzt unbedingt eine Frau, weil ich eigentlich eine Frau bin. Ich finde das so da super, Mann zu sein. Also, gefällt mir. Ich meine, so zum Sex von Frauen ist das eigentlich besser. Ja, das ist nicht besser. Ja. Jetzt hast du überhaupt eine festmenstruative Störung, ja? Ja. Ich glaube, das ist der festmenstruative Störung, nicht nur, dass ich fest ist. Was mache ich, das steht hinter mir? Natürlich habe ich das nicht scheiße gemacht. Aber das geht eigentlich. Das findet man auch. Ja. Also, die wissen ja nicht so, wie die Kalle und Urban da sind, aber. Selbst hat ein philosophisches Problem, was man hat, wenn es eigentlich immer so ein Stück sind. Das kann ich ja wissenschaftlich machen, ne? Ja. Das so wird sich ziemlich dann nicht besonders gut und. Das macht das. Das ist egal. Das ist schon schon, hm? Nein. Ich bin also ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Das ist ich hatte jetzt zum ersten Mal so, was so reden ist. Von Anja das nicht? Das weiß ich nicht, ich sehe das hier nicht. Und das hört, ja, das hört eigentlich auf, wenn ich glaube, Menopause, ich habe ja. Irgendwo müsste das wieder aufhören. Aber irgendwie nach der Menopause oder nach der letzten Maserie oder so. Soll das eigentlich auch sein, wenn man da durch ist. So lange kommt das dann immer wieder, ja? Ja. Also das legt sich nach ein paar Tagen. Mhm. Du willst dich nicht holen? Nein, warum? So wieder. Aber wie gesagt, man bin ich nicht besonders chillig, was den Freundschaften angeht. Also, ich bin aber relativ viele Muskeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf jeden Fall eine schöne Spannung ist. So abgesehen von vielen Sachen, zum Beispiel, ist mir das so. Ich wollte es mal erwähnt haben. Das macht gar nicht Sinn, oder? Keine Ahnung, das wird irgendwas schon mit den Sachen sind. Also, ich war kurz zu ehrlich. Also, ich guck gerade, wie viele mein Spellbuch hören und wie viele den Text dazu verstanden haben. Und zur Zeit haben sie den ganzen Leben nur ein bis zwei Details verstanden und haben noch keinen im Scan, der es wirklich verstanden hat. Es gibt einen Mengen, die sind nah dran, haben aber nicht wirklich verstanden. Also, in den Romanen haben wir viele verstanden, halbwegs, warum das ergeben, wie die Struktur ist, dass wir mit mehrfachen Rahmenhandlungen zum Teil sind. Dass du verschiedene Perspektiven auf die Frau zu gucken und, ne, das ist praktisch unterschiedlich philosophische Zugänge zu der Story, die sich dann anders in realistischen Wahrnehmungen verändern. Ganz schwierig, aber das Film ist einfach ein, ja, einfach hinaus. Was ist eigentlich das Leben geworden? Was ist die Besorgnis? Ja. Also, wir hatten da so, Neurochips, das sind so eine Art Computer, die, ich habe halt den Anspruch, dass sich Menschen nicht einfach komplett ändern oder Aliens, wenn ich das benutze, sondern, verschiedene Strukturen optimieren. Das heißt, die bekommen praktisch von den Normen, habe ich da einen vorbereiteten Datensatz, in diese Mausprogrammierer da eingeben können. Und das ist praktisch minimal schmerzenvoll aus. Also den kannst du eigentlich minimal, sondern das ist, also die Elektronik auf dem Vorzug so positioniert, dass du einen mathematisch perfekten Schmerz aufsetzt. Der dauert aber nur 1 bis 10 Sekunden, je nachdem, wie das einstellt. Du hast danach aber, das ist, ich sag mal, als ob du nach 5 Sekunden 1 Million Jahre hast. Also das ist wirklich ultimativ hart, aber du merkst das gar nicht, weil du zerstört, das macht aber ein Trauma. Ja, diese Massen wandeln sich nach und nach dann in so einer Trauma-Position. Sie haben da allerdings noch zusätzliche Sachen mit reingebracht. Zum Beispiel, hast du eine unheimliche Todessehnsucht und Runde das ist das haben wir dann an verschiedene charakterische Wildstrukturen gebunden. Also wir haben bisher unser Tarnfeld und uns lieber damit behandelt und die Psycho-Typen. Die haben praktisch dann ein unheimliches Todeslebensdruck und ein unheimliches Verlangen, danach sich selbst zu quälen. Aber es ist so gemacht, dass du keine, keine Lachen brauchst. Das heißt also, selbst wenn du dich quälst, du hast keine Befriedigung. Normalerweise hast du eine Entspannung oder für dich noch so, dass du einfach stumpf gekreckt wirst. Und du musst das halt tun. Und wenn du findest, die Antwort ist besser. Und dann sind die halt irgendwann, die sind nicht einmal sage ich ganz gut schicken, weil sie relativ harte Viecher sind. Und die haben dann halt, verschiedene Service angerufen, sagen dann, die teilweise sehr teuer waren. Und, aha. Und bei einem anderen Tag haben wir das halt mit Kristallen gemacht. Wir hatten aber eine bestimmte Gesellschaftsschicht, die auf Ruhe angesprochen hat und die aber dort auftrag raus musste. Und da haben wir dann halt die Droge synthetisiert, also was wir synthetisiert. Wir haben da einen Satan vorgenommen, also Satan aus dem Radezeit, das Einwesen von der ganzen Zivilisation. Und die haben wir dann praktisch in so einer dreidimensionalen, also nicht dreidimensional, der Form im Raum mit drei Zeitdimensionen und unterschiedlich eingestellten Raumdimensionen hingabbedarf. Da hatten wir verschiedene Varianten. Und die waren dann da praktisch eine ganz kurze Zeit genug. Auch die da drinnen waren da 3 bis 5 Jahre. Die waren praktisch das auch nicht. Da habe ich halt häufig viel rausgelassen, weil das ist relativ grausam, was da passiert ist. Weil, das Dumme ist hier, da gehe ich halt auch nicht so gerne rein, weil ich finde es nicht heftig. Und, okay, was soll ich jetzt tun? Die sind total kaputt und mit denen kann man nicht. Ich habe doch wirklich Urrechnung in der Jahre dran rechnen lassen, ob man die vielleicht irgendwie auf der Spur gehen kann, dass man mit dem Handwerk aufstimmig lesen kann. Also irgendwie, dass man irgendwie findet, dass die so eine Kultur haben, wo sie so denken, irgendwie so ein gewisser, weil ich vermindert bin, das muss ja gewährleistet sein, oder? Wenn wir nichts zu machen, ist dann auch alle anständig dagegen, dass wir überleben, dass sie das irgendwie überleben. Also, es gibt zwei, die müssen selbst fertig. Ja, ich habe auch versucht, da irgendwie Weg zu finden, was jetzt ist, da so. Ich glaube, das war so, dann mit dem Mauer, ne? So, da der eine Schütze noch im Ausgang war, und dann, ich sag so, hier, oh Gott, ich soll irgendwie gerettet werden. Was ist, wenn ich 10 Leute finde, und hier in der Stadt, die auch werden die ganzen Sachen. Ich glaube, das ist okay, wenn es fehlen sind, so viel fehlen, die du als ausreichend siehst, die am Ende waren nur 100 und ich habe keinen gefunden. Also wie gesagt, es wäre so viel Schäfer, ich hätte auch gedacht, ja Gott, okay, dann gehe ich halt, und hätte die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn da 10 gewesen wären, die ich hätte retten können? Und so hatte er die Dinger zu gucken, ob da eine beliebige Anzahl von Leuten gerettet werden kann, was ich gestellt. Nee, ist nicht. Aber für die werde ich da nichts hinkriegen. Und gerade ist da drauf, dass ich ja selber auch selbst als ich finde. Fertig. Und so geht mir das auch. Zum Beispiel bei den Zeitkosten, da waren relativ viele, wo in der Wahnsinn, die ja weggewiesen sind. Oder ich habe gesagt, Frauen, Kinder können sowieso gehen. Und der ja auch besteht, dass die hier bleibt. Ich kann nicht über die Bedürfnisse garantieren, aber wenn ihr vorab mitmachen wollt, die Zeit machen wollt, eure Feinde. Ich könnte das gerne tun, aber ich kann da nicht darüber Sicherheit herauskämpfen. Trotzdem wollte ich hier bleiben und mitkämpfen, ne? Der war aber auch so schön. Ich weiß, was er mir gesagt hat. Ich fand das schön. Und das Ding, ja, und das Ding ist halt, die mussten mir ja Schulden bedienen. Die hatten ja, die hatten mich halt einen Diktator praktisch, und die mussten mehr oder weniger aus Versehen, wenn sie sich verkämpft haben, tut. Da ging es einfach auch rum. Und dann hast du dann, die sind dann praktisch durch den Gate gegangen und davon bekannt bekommen. Das ist ja das Todesgate, wenn die Aliens das sind. Das ist wie so ein Raumschiff, wo sie praktisch durch den Eingang sie auf dem Gate. Ne? Also nicht jedes Tag oder Ecke. Und da haben sie dann praktisch ihre Pferde verkauft, die so immer so ein bisschen. Und wir haben auch echt versucht, dass dann sind wir, ich versuche einige mal rauszuschicken und sagen, ey, Linne, du erhoffst vielleicht Körper in eine Zielverwertung, und dann starte ich schon zu ihnen, ne? Sie wollten aber total aggressiv, sie wollten, die waren so auf den Treff. Alles für sich stark zu tun, dass sie gesagt haben, mein eigenes Leben, egal ob das Tor, das ist Geld, ich muss jetzt auch für dich einen Start machen, das ist mir wichtig. Wir haben auch versucht, einige von den anderen so drauf anzusprechen, dass die haben auch so gerne, das so, ich hab eh schon Anfang gemacht. Wir haben uns vereinzelt versucht, da nochmal rauszuschicken und zu sagen, ja, mein Junge, weißt du, wir haben uns auch nicht richtig getraut, weißt du. Weil die waren da so drauf, die wollten meine Sterben, das war so gefallen, und das gerne zu kassiert, ja. Ja, ich hab's verstanden. Nein, das war alles, um die Stiefel zu nehmen. Ja, dann war das halt in Neuralern. Wir hatten so zwei, drei Gewinner gerade, die nur was Zeug hatte. Und dann haben wir das praktisch das nicht mehr von den Trackfuss und noch ein paar Sachen angefasst, aber wir sind praktisch durch so Geld gehauen worden, die haben nicht nur die Organe genommen, sondern haben die einfach ein Spezialgeld natürlich mehrfach so für Umsatz wie der Plan. Also wir hatten da so eine Art raumschiffartige Wesen aus organischen Materialien. Und die haben wir dann halt mit speziellen Aufbereitung für den Futter verarbeitet. Und das ist dann während sie sich die Prozess so einkantieren und so groß und spannend als die Futterbedingungen geworden sind. So Raumstoffe. Futterbedingungen. Ja. Das heißt also, wenn uns tatsächlich als Lieber nicht kontaktieren, dann liegt das nicht daran, dass sie kein Funkgerät haben. Ja, das ist das, was wir brauchen wollen. Sondern, die sind dann geschossen, müssen ja, ja, das ist eine große Struktur, also, aber. Die wurden durch ein Futter für organische Raumstoffe verarbeitet. Und dann? Ja, dann kam irgendwie die Meldung, Erfolg habe ich irgendwie was vor der Aufträge. War ich öfter mal. Das heißt, die Eigentümer haben tatsächlich von der Durchsage, dass Spezies sowieso ausgerottet wurde. Ja, die werden sogar. Und die Burg. Ja, da hatte ich ja damals einen Organhändler, der hat hier, der hat auch so tot gestellt, aber das war praktisch, so wie praktisch, wenn der Raumstoff gebaut worden ist von da von heute, ne? Ist, dass wir damals nur einen Raumstoff und eine Filiale hatten. Das praktisch ein Organhändler wäre. Also, und ich habe gesagt, ich krieg die Hardware und du kriegst Organe und wenn wir waren abgeschlossen, das heißt, dem von der war so fit, dass man die Infos abspringt, um uns Verträge zu machen. Und dann, also, wenn es dann irgendwie frei ist und ich verticke unsere Raumstoffteile, dann, wenn du Geld brauchst, kein Problem mehr. Das kriegen wir irgendwie geregelt. Aha. Und wie gesagt, das Grafartikel, das ich mindestens so Postvorteile. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, normalerweise ist es einfach fast auf, das ist wirklich schlecht. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt noch einen Bonus auf die wertvollsten Teile, welchen das jetzt, die wir an Bord haben. Später haben wir das noch ein bisschen geändert, dass wir auch das kleine Boni noch auf besonders gut gehandelt. Also, diese Boni, die haben wir aber zurzeit nicht drin. Das heißt, es gibt normalerweise einfach nur so einen Standardpreis. Das ist die vorgeschriebene Preise, zweifacher Aufschlag und das war wie eben gemacht, so ein bisschen je nach Aktionssache, aber normalerweise machen wir dann gerade so viel Gewinn, dass sie ausgesprochen und da die Jäger, also dass man das halt kein Dumping machen, das ist illegal, aber das geht gar nicht. Also, man muss so ein bisschen Gewinn machen, dass man diese Bali-Jäger, das dann hast du fast nur null Gewinn, also ganz wenig. Und da sind wir kein Stück drüber, wie den Bereich, wo es wirklich ganz fertig ist. Also, sie machen vom Gewinn und wenn sie dann expandiert haben, praktisch nur die einmal auf den verkaufen. Also, dadurch finanzieren wir das eigentlich. Das heißt, unsere ganzen Feinde, deswegen müssen wir auf Masse, aber die Masse hängt von den Militärkonflikten. Also, das ist nicht so die ganze, ich weiß nicht, ob das die normale Masse ist, aber das sind letztendlich Organisationen, die auch eigentlich mit unserem Militär zusammenarbeiten. Das heißt also, die sind ganz gezielt, das ist geschult, bestimmte Menschen nach Hause zu nehmen, die geben denen einmal Stoff, das ist ja für ein Kraft, das ist kein Preis. das soll halt so, dass du, das ist halt so, dass es dermaßen perfide wird, dass du nach der ersten Einnahme wirklich schon als tot gebüstet. Also, meine Morden notieren wir praktisch schon als tot. Andere Systeme sehen das anders und dann werden die Hunde weiter als lebend, aber selbstverständlich, wenn du es halt einmal genommen hast, ist es doof. Also, das ist dann, ob du es nimmst oder nicht nimmst oder wie vorhanden ist, eigentlich ziemlich egal. Das ist einfach genommen. Deswegen hat das unsere Leute auch extra nochmal so eine kleine Markierung, wie was die Bio haben, dass du so verdeutlicht, als nicht der, dass das keine Kugel ist, sondern ein Waffensystem. Und unser Personal, ja, also, letztendlich auch die Masse so gefühlt, dass du entweder, kurz deine Morale kriegen kannst, die deine Zeit hast, dass du einfach merkst, dann, ja, das Programm mit Autofahrt zünde ich nicht hier auf. Das klappt normalerweise auch. Oder die sehen wir halt, das ist ein feindliches Lebewesen, was auch immer für uns neuronale Funktionen haben die fast alle. Und so viel kann technisch wie auch KI, herstellen, aber das haben die bisher auch nicht gemacht. Aber wir können auch letztendlich so viel in der Lage, eine KI-Drohung herzustellen zu wirken. Achso. Also. Kann ja. Ja. Und die Mann haben die Territorialverkäufe, ja, die sind nur im Experiment. Und die haben dann bloß relativ schnell den Gamefaker, das heißt, sie müssen gerade den Gamefaker nochmal etwas umprogrammieren, also das umprogrammieren. Und dann ist praktisch durch die Triebe kroppen, also die Preußen sind dann praktisch wieder in eine andere Struktur, das ist deutlich schwieriger, da die Position zu wechseln, aber in der Regel haben sie auch andere Fähigkeiten, das heißt, für einige Sachen braucht man sehr viel Genfeldbruch und so neun, der kann die maximale Anzahl von der Genlänge haben und da muss man halt gucken, was man da braucht und dann sagen, wir brauchen dafür Systeme, dafür einfachste Systeme. Und teilweise sind halt gerade für mächtige Gegner, die die Genkultur haben, wir eingestellt. Das heißt, man kann nicht besonders viele, zum Beispiel bei Japanern, denen natürlich global zu beeinflussen, auch einen relativ großen Zweckcode im Gen, der auch direkt sein muss. Da kann man keine Variationen und der Basis, wenn man den dahinter steckt, der hat eine relativ. Und da kann man, hat man nicht so besonders großes Vielfalt, weil die Front, die den Möglichkeiten, die man so neu gestalten kann, dass das funktioniert. Und jetzt, ja, ich nehme jetzt hier gerade mal die Faktoren-Netzwerk und das also dann in so eine Grundverteidigung habe ich gesagt, das Schöne ist, man braucht das immer in der Grundausstattung ein bisschen selber, wenn man, ja, also das ist praktisch. Zumindest die Pferde sind selber verteidigt, ganz schwierig zu sieht, aber dann haben wir einfach Grundverteidigung gegen Bodentruppen, das hilft nicht gegen wirklich mächtigen Gegner, aber also, normalerweise hochentwickelte Engels können das relativ einfach stoppen. Abgesehen davon, dass man sowieso eine sehr gute Freizeit hat, da ist es halt zwei verschiedene Anforderungen, weil Axt auf einmal die normale Stunde wirft und einmal so eine Aktivität auf Freizeiterkennung erkennen ist. Praktisch wie so ein Eigentlich, wenn der Supercomputer so ist, dass der eine Freizeiterkennung macht. Das ist auch wichtig, dass du das hast. Und auch ist halt trotzdem jetzt irgendwas, was braucht, dass wir dann auch Rechenleistung haben und auch die Möglichkeit, Freizeiterkennung so weiter durchzuziehen. Dass wir das Thema wieder wissen, aber was da anstrengend ist, dass das auch hier diese Druck ist, dass wir wieder schaffen wollen. Wie gesagt, ich muss ja erstmal sehen, wenn das mit der Masche gut ist, das muss ich jetzt so haben. Sie brauchen ja erstmal ein Banking-System, was man schafft. Also sie sind wahnsinnig expertiert, das heißt, sie machen jetzt schon mal meinige Größenordnung, sie haben viele Größenordnungen, mehr Geld im nächsten Deal. Und ich muss erstmal ein Banking-System haben und eine Hardware, die das verarbeiten kann. Das klingt immer hart, aber ich vertraue die ganze Weile, dass wir solche Sorten buchen können, wie sie annehmen. Das ist ja nicht so diese Preisfallwirkung oder sondern das ist eigentlich reine gegenwärtige deckte Währung. Das heißt, so wie ein bisschen wie Dollar an dem Goldkunst, das haben reale Flugzeug, Gegenstände, Technologien und es wird umgewandelt. Also, es ist nicht nur reine Hardware, sondern auch kulturelle Errungenschaften oder Sachen, die besser sind oder unberechenbar sind im Gehirn. Das heißt also, wenn wir so reichen, ist das nicht so eine Wertung, so nur die Menschen, sondern das ist nicht tatsächlich ein realer Wert, den man auch verantworten kann. Und zum Teil haben wir so viel Geld, das, also es ist nicht so, dass die nur ein 20 oder sowas haben oder eine scheiße Mieter, sondern das ist, ich weiß nicht, so viel Euro, dass wir die, also das ist einfach so, ne? Einfach für bei uns in unserer Wirtschaft so viel Geld hat, nicht mehr in 50 Milliarden, das ist ja schon ein Zeichen. Sondern wir so viel Geld hast, dass du das nicht mal in so einem Hochleistungsrechenzentrum buchen kannst, nicht mal die Zahlen kriegen. Die Zahlen sind dennoch groß, dass du die in herkömmlichen Computerzentren nicht speichern kannst. Ja, weil die Zahlen so nicht lang ist. Und dann bei der Buchung vorzunehmen, ist das alles gar nicht so einfach. Und diese Summen, die werden zusammengebucht, das ist nicht viel Beträgen. Deswegen mache ich auch gerne sowas wie, ich, zum Beispiel, ich habe gerne die Sicherheit, dass ich überall auf jeden Fall leben sollte. Dann könnte ich bei der Jugend ein kleines Steuerkonto, da sind ein paar Milliarden vielleicht mal jeweils drauf, einfach, wenn mal was ist, die haben auch extra die Anweisung, Steuerkonto, wenn ich sag mal, ein Straßenhalt halt ein bisschen kleiner ist, ey, wenn ihr das so will, ich mache euch eine Milliarde raus, sind einfach also nur, um was zu überbrücken, Hauptsache, das kommt einfach mal wieder, das ist schon, dass wenn man mal intern so ein bisschen knapp ist oder irgendwie mal kurzfristig ein bisschen Geld drauf ist, kein Rennen, wenn man für einen kleinen Deal als normales Kredit meine Milliarde irgendwo aus einer schwarzen Kasse raus, wenn ich so was, ist eh nicht so eine Stundlage, das geht wieder, ne? Das sind auch keine Zinssachen, das ist einfach so, dass ich vorher zum bisschen Geld suche, das wird dann auch noch teuer passiert. Weil sie mit ihren näheren Umfall eine Universum hier in der Nähe, da kostet so eine Buchung von 1 Euro auf 20 Euro allein wegen dieser ganzen Geschichte, dass die hier kleinen Händler, die das immer vorher hintransportieren, so dass wir allein die Galaxie zu irgendwelchen Schnitten. Also jetzt muss ich, weil das nicht hier hochkurs von dieser Galaxie ist, ich kann das anzweifeln lassen. Weil wir haben jetzt hier, das ist der Galaxie 68 Millionen Planeten, da habe ich Beträge zwischen 5 Millionen und 1 Milliarde Euro so in dem Bereich. Und das kostet dann hier so zwischen 10 und 80 Euro, 1 Euro dahin zu rufen. Vielleicht wegen der Mafia gegangen ist. Und je nach Entfernung wird es halt mehr, oder je nach Zivilität was gibt es hier. Je nachdem, ich hab das Beispiel, ich hab gesagt, okay, außer wir werden halt Verträge nehmen, wobei, auch wenn ich andere weise, dann sollte das nicht mehr als 8 Euro aufkosten, das ist schon teuer. Es sei denn, es hat einen erheblichen strategischen Wert, ich denke, drauf. Also, je nach Anweisung, ich sag. Wie gesagt, es geht halt einfach darum, auch diese kleinen, Geldverbindlichen, Geldinhaltschaften zu schaffen, und, gerade ich noch auf Zugänglichkeit los bin, ne? Und normalerweise sind die dann so, früher oder später landen die bei mir im Laden und geben ihr Geld auf. Kaufen sich, die verkaufen irgendwelches Gedöns und kaufen sich bei mir dann im Fernpreis oder so. Hier kommt es nur noch an, das sind die Gebrauchteile von jemandem, der die nicht braucht, zu jemandem kommen, der die braucht. Und das sind bei euch halt die Karten auf. Ich kann mir, wie gesagt, relativ einfach Karten. Also Slot-Kampfsteine, die generieren ohne, wenn das ist groß auffällt. Die meisten mächtigen Engels draußen, die interessieren mich nicht für irgendwelche, Spatter, weil ich hab irgendwie gebraucht, zahle und mach da was mit und hab noch die Weise, dass das hier zur Zeit bei den Engels draußen ein ziemliches Problem hat. Die das total vorbei, ne? Die haben bisher nicht, das ist ein irrsinnig großer Komplex mittlerweile. Und die blöden Viecher strahlen das nicht. Dass ich hier immer weiter expandiere, scheinbar Dreckbude und Drogen mit den Jungen, so ist die. Auch so toll auch nicht. Und wenn die wüssten, wie groß das ist, so als ist, ne? Wenn wir auch 50 kleine Jungen, die aus dem Wasser kommen, also irgendwie sind, dann interessiert mich das doch so, wenn ich irgendwie so ein Mikro von mehr als die Kiste. Wenn die wüssten, wie irgendwie groß dieser Betrieb ist, dann hätten wir sowas mal machen. Also die müssen da irgendwo dahinter kommen, dass er. Dass sie das machen, der verletzte Bedrohung sind. Weil die haben das dann immer geschnallt, dass dieser Betrieb irgendwie groß ist, weil das ist ja wirklich Millionen Tonnen, wie allein die zwei Galaxien, die aktiv sind. Und das typische Galaxie sind über 4000 Milliarden, ne? Also, Weil die haben das bisher immer wieder gefallen, dass das so zeitlich bei uns in Kultur, dass sie sich jetzt gleich hochzieht. Das ist natürlich nicht so, ich habe keine Ahnung, dass wir von den geilen Wahrscheinlichkeiten da irgendwie handeln und expandieren. Aber irgendwann stellt einer von denen so ein Computer wie ich habe eine Frage, und sie denken, oh scheiße, das ist ein Leben. Und dann übernehmen wir das, dann werden wir das übernehmen, aber ich hoffe, dass wir das dann vielleicht sind, dass wir auch irgendwie was unternehmen können. Also, die sind, also, das ist immer, also, das Universum an sich zu schätzen ist sehr groß, ne? Und ich muss irgendwann an mich, ich glaube, kann ich das für draußen reden, ist. Ja, das ist nicht so, also, die sind, da immer fast unterschiedliche Territorien, das heißt, relativ viel. Ja, ich finde das auch nicht richtig groß. Also, nicht nur unser Universum, sondern die Schöpfung an sich ist ziemlich groß. Wir sind ja mitten in einem Falken im Vektor. Also, ich bin da mitten drin, ne? Ja. Ja. Achso, und wir sind jetzt so langsam auf dem Niveau, dass wir das schaffen können, ohne zu viele Verluste zu haben. Und das Ding ist halt, ich will damit, ich werde eigentlich Verluste vermeiden. Und allein, wir gehen jetzt zu wollen wir jetzt gerade diese Fähigkeiten auf. Diese drei Aspekte. Wir sind gerade dabei, dass wir die erste ist jetzt ziemlich fertig, da ist Personal, also die ganzen Sackis, das sind mit 28%, so dass wir den Betrieb auch versorgen können. Das heißt, wir sind auch Verbrecher, aber die können wir auch noch. Dann könnte zur Zeit so, wir haben natürlich das Fortbildung zurück, aber mit der Profit kriegen wir den Betrieb allein mit Gangstern und Flüchtlingen zum Laufen. Das heißt, wenn wir gucken, was ist denn im Betrieb? Das sind irgendwelche Mafia-Organisationen und Vertriebene, wie Juden oder Roma sind die. Ne? Wir nehmen halt alles, was irgendwie nirgendwo bekommen ist. Auf den Medien, wo du denkst, an Reife und frisches Wasser gewöhnt würde ich machen. Irgendwann, weißt du, das heißt, die sind oft an der gewöhnt, dass man sich regelmäßig duschen muss. Oder. Die haben aber nichts. Ne? Ich glaube, das ist eher so ein digitaler Server. Ich musste diese Zähne, das war damals jetzt so fast 1000 Meter, das ist ja alles Server. Die ganzen Flüchtlinge, alles ähnlich strukturiert wie Juden, also Zigeuner, Roma, sind die ganze Gedöns. Da die ganzen kleinen Mädels eine Barbie-Probe verschaffen, was haben wir geschafft? Die müssen das ja annehmen wollen, wenn wir verdammt haben, die holen mal alle Mädchen in so und dann eine Farbegruppe. Da ist es, ne? Das ist in der dritten Welt noch so, ne? Wenn man eben so ein Stift, das ist schon nicht mehr direkt vor, aber eben so ein Stift, das ist eine geile Waffe, nicht zahle ich wieder, wenn ich das Kürzchen hab, ne? Aber mehr wissen, als was ich auch auf der Weihnachten im Zuckerton auf jeden Fall mache, aber. Das muss einfach sein, wo du so denkst, das kannst du dir schenken, weil sonst kriegen die voll diesen Brotfischen Zeug. Weißt du, darum gibt mir jemand, darum gibt man mir einen ganzen Packen mit zweierlei Stiften. Können die scheinbar auch, also, bei einigen Stiften, also bei einigen Stiften, wenn du wirklich so dass du eine Liste kriegst und Sachen, die du denen schenken kannst, das macht vielleicht wieder Sinn, auch zu spuren zu sagen, okay, und dann sind wir philosophisch oder tschechisch, viele relativ arme Länder, in Polen jetzt nicht so arm, aber, ja, also, wenn du das, zumindest eben, wenn du sowas machst, generell eben was, wenn es dahin soll, dass du sowas in der Art oder in dem Bereich verschenken kannst, also, wenn es philosophisch auch für dich so viel ist, also, und da habe ich auch das Ding, ne, zum Beispiel, einfach nur Basis wird einsetzen, das ist mir entscheidend, das heißt nicht, ich würde sogar immer sagen, ich wünsche doch, dass wir jedes Mal hier eine Frage kommen haben. Dann ist aber nur die Basisprotokolle ohne Verwarten. Ich dachte, ich, was kannst du machen, ne? Du musst deine Aufgabe tun. Da muss ich natürlich mal was überlegen, ne? Ja. Das ist wie eine He-Man-Figur oder ein Spielzeugauto oder irgendwas Blödes, ne? Eben, das ist natürlich, da sind die, also wenn man es alle gleich sieht, das ist es so. Das ist ziemlich viel Geld, ne? Wie ist das nicht viel, aber das ist schon eine Menge Geld. Das ist alles drauf. Ja. Alles. Ja, was soll ich hier mit dieser in meinem. Das stimmt nicht ganz einfach. der Computer braucht auch ein bisschen Zeit, zu checken, wie gefährlich es ist, zu treiben, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr nämlich, wie viele Kleinkinder da rumhängen, die einen Ball spielen wollen würden. Das war die artige Frage. Ja. Also, die alle, ich müsste mir einfach mal checken. Die kriegen alle, ja, das ist teuer, das ist auch, ja. Da haben wir doch nicht die Jungs wie einen Schieber, die Mädchen. Das ist doch irgendwas dran. Die haben ja auch nur gerade die Offensive von Klamotten, da waren die ja nicht. Achso. Man wechselt nicht bei anderen. Also, ich wüsste, weißt du, wenn die einfach mal drin sind, dann muss ich natürlich sehen, dass sich der Lebensstandard Schritt für Schritt anhört. Das ist ein Massivier, ne? Aber es geht, wir passen das auch, also, weil es gibt. Viele sind auch ganz viele sind auch, wo man auch immer ein Platz, wo sie gar nicht denkt, das ist verwundbar. Ne? Das sind teilweise einfach so dubiose Hände, also, die sind auch gar nicht so schlimm. Und so ist hier. Wenn sie nur teilweise nicht verstanden oder aus irgendwelchen Gründen, sind sie entlassen damit, ohne dass sie jetzt allzu gefährlich sind für die Gesellschaft an sich. Und, ja, wie gesagt, ja, du kannst, es ist wie auch, ob du lange nicht getrunken hast, du musst auch ganz lang gelassen haben, was du gesagt hast. Wenn du irgendwie die erste so einen kleinen Schissmuskus haben, ne, dann wird sich da abgebrochen dann, ne. Nach einem Monat, weißt du, ich finde das ganz toll, aber vielleicht noch, kannst du mir, wenn wir das schon nicht aufhören, vielleicht kann ich deine Mutter ein bisschen, eine Weile, hinfahren, wie gesagt, ist egal, also, so eine Weile, Wolle kaufen und dann die Schritte an einer kleinen Fotografie zu holen. Und dann sieht auf eine Schrägzahl und eine Wolle zum Stäbchen oder so. Und dann, ne, dann ein paar Wochen später war ich hier. Ne, und dann dachte ich, oh, irgendwie ist lange Zeit, aber ich hätte noch eine Schiererlage gerne dazu. Ne, oder irgendwie so. Und dann so über Monate brauchst du den praktisch nicht und auch so denken, weißt du, als wir angefangen haben, wie wir das blöde Badeshose fanden, die jetzt Dusche, Wasche ich nicht regelmäßig benutzt, mittlerweile sogar relativ gut parfümiertes Duschgel, dann findet das jetzt auch normal, einfach weil das so eine Entwicklung ist. Ne? Also, du musst natürlich ein Lebensstandard nach dem Maßstab, dann kann ich einfach sagen, okay, ich richte das jetzt mal eben voll auf das, was ich voll einhabe, was ich im Betrieb. Sondern sie müssen auch den Eindruck haben, dass sie sich das selbst verdient haben und so, dass sie sich nachher noch eingeben, dass nicht so Kulturschein ist. Das haben die neuen Vorbereitungen, ja, die neuen haben auch, dass die sind, ich sag mal, hier, das ist ein relativ einfach lebendes Volk, ne? Also, die haben auch ganz viele Kriegs, das ist, gegen den Hippusort, sehr unterschiedlich vorgenommen werden. Die meisten kennen das praktisch so Hyperspeed 90, die relativ, die, wo sind die? 60 cm, ne? Also, irrsinnig schnell. Und die können die halt mit zwei Kameras filmen. Das gibt eine irrsinnige Bandbreite an Normen. Also, die Range von Lebewesen, wo wirklich, Tausende auf einem Wasser manipulieren können, bis hin zu Normen, die, so groß sind, dass sie sich verstecken in Schatten löchern und dann vielleicht mehrere Lichtlinien groß sind. Und dann darf man nicht zu tun haben, aber sie haben halt so ihre Lebensstandards, wo die nichts rauskommen, auch weiß, und was weiß ich, wenn so ein riesen Vieh durch die Galaxie kriegen würde. Das ist schon echt, dass die Galaxie sich zunge, so durch die Galaxie kriegen würde. So, das könnt ihr auch nicht mehr eben so irgendwas machen, ne? Ja. Ich habe so ziemlich alle möglichen neuen Kombinationen durch. Und da habe ich immer wieder so einen Notfallprogramm gemacht, weil es sieht ein bisschen aus wie eine Pyramide, aber das sind so Regenerationswege. Das heißt, die Leute können sich über verschiedene Wege, über Regenerationen verschiedene Strukturen dann transformieren. Also ihre Seelen transformieren lassen in verschiedene Normbereiche. Und dann gibt es ja halt so eine Mikronormseele, die praktisch Wasser auf Molekül besiedelt, kann praktisch auch über welche Vorstellung ein Stück besteht, zu so einer Supergalaktikform werden, ohne dass das die Seele eigentlich manipuliert. Weil die können dann in mehreren Stunden, wenn es sterben, in ihrem Leben gezielt an diese Funktion erreichen. Also, das ist hier die Gegend, die man auch erreichen muss, wenn man so sagt. Schicksal halt immer wichtig ist, was möglich bleibt. Ja, wir gehen gerade in den Kampf, wo das heißt, wir haben eine erhöhte Biodiversität, nicht alle nur, wir sind charakteristisch, nur normalisch, aber wir sind ganz normal, nur die Autosiefenster, die sind ganz fantastisch. Das ist jetzt nur das, da bereiten wir uns noch das Camp vor. Das heißt, es gibt nicht mehr so 2 bis 300 Spende, die man machen muss, nee, das ist so sagen, sondern das sind dann 2000 Spende. Dafür haben wir aber deutlich mehr so Sachen für den Kampfeinsatz, chemische Kampfeinsatz. Also, die verändern die Norm sich ein bisschen, aber es geht alles mehr. Und hier fällt eine Erde. Zum Beispiel in diesem Außenrechtsraum, wo jetzt Yakuza-artig ist. Ich weiß nicht, ob Yakuza gehört. Hier sind die Yakuza-artig, die Dinge. Die haben angefangen, keine Geschäftsgeschäfte zu haben mit Boutiquen, mit Muskelartikeln. Eigentlich ist das nicht einfach. Wie die Bremer Innenstadt zum Beispiel. Einfach, wo das ist hoffen kann. Weißt du. Die haben ja Geld und. Wie ist es, wenn die einfach Geschäfte haben? Die anderen machen so ein bisschen mehr, das sollte das Vorstadtfeeling werden. Also, ein normaler Einkaufsraum, wo du denkst, ich kann schon so ein Geld abtragen, hoffentlich so viel Geld, was, ich weiß gar nicht, was der Internet war, so eine ganze Menge. Während sie dann am anderen Motor-Typen mit ganz, ganz viel Platz, ich weiß nicht, was ich da also, sobald du denkst, das ist nicht einfach. Das ist gar nicht böse, aber das ist alles, wie muss ich das Zeug aus? Die aus so ähnlichen Trüften wie die. Das heißt, alles so, ja, wir sind das überlegene Fall sowieso und wir sind die Antisemiten. Das ist nicht alles so. Das ist einfach, die sind ein bisschen anders als das Fall. Also, die sind philosophisch deutlich komplexer gelagert als von einfach so sehenlose Killer, die den Kraft teuer machen. Ne? Also, wobei ich das nicht so fix aufstelle. Ich kenne keine persönlich. Ich kenne die nur zu einem 24-Reportage. Alles, was ich. Ich weiß nicht, entweder so die Privatheit von mir mittel oder ich weiß nicht, ich will nicht, dass ich hier irgendwie Tatsachen aufrufe oder die mache und dann kannst du dir aber das über der Tür stellen, ich sage dann ganz gut sicher, was das für ein Ziel ist, was das Ziel ist. Das will ich auch nicht. Das hat man alles, natürlich hat man alles gefährlich. Das war gefährlich. Die ist extrem gefährlich. Das Ding, ich brauche die halt von mir in meinem Roman, weil ich Leute habe, die solche Typen brauchen. Die brauchen das von solchen Typen, um mal was auf den Deck zu bekommen. Genauso wie die anderen Organisationen. Und die richten sich jetzt noch eines. Das sind die ganzen, also das war das, ne, das war diese Struktur, wo in einer Urkultur 20.000 10 20.000 Milliarden sind. Die Grenze haben zum Beispiel 10 und 9.000 Milliarden mehr oder weniger besiedelt. In so einer Urkultur sind. In so einer Blase praktisch sind. Das sind ungefähr 10 und 20.000 Milliarden. Ich soll jetzt nicht sagen, wie viele davon irgendwo sind, aber es sind nicht so viele von diesen Urkulturen in so einer Galaxie anwenden. Also, der eine Sektor, dieser mit den 10 und 24 Millionen Völkern, ist praktisch so eine Substruktur, das ist praktisch. Das ist vielleicht so eine Struktur, die das ist halt, das ist Kartografie, das ist fast sehr spannend, aber das ist auf jeden Fall alles so schlüssig, wenn die Struktur nicht verändern. Und ihr habt so 30% der Galaxien, das heißt, wir werden da auch wahrscheinlich dann den nächsten ganzen Menge Filialen im Territorium, die wir kaum nutzen können, wo wir gucken, wie wir das finanzieren, was wir da die Grenze machen, oder normalerweise. Natürlich, stell dir vor, wir haben da nur ein alliiertes Volk oder so, in so einer gesamten Überstruktur, so mit. Ja, so. Teilweise sind auch so 30.000 Tonnen der Zahlen und hast du da auch eben nur 0% verwertbare Galaxien. Das heißt, die Frage müssen wir da wirklich das komplette Konzept durchziehen oder wo setzt sich zum Beispiel so ein Standard an, das ist ja war weniger als 10% wertbarer Galaxien, belebter wertbarer Galaxien. Machen wir so eine Live-Variante, wo du denkst, dann ist es günstiger. Ja. Was, ob wir da irgendwie das anpassen, was in solchen Supergalaxien und verschiedene Arten von sehr lukrativen werden, sehr effizient, wie wir das nutzen. Oder andersrum ist es dann wirklich in dem Umfang gar nicht so lohnt, so hoch zu investieren. Dass wir da gucken, dass diese 28% zum Beispiel. Ja, das ist ja auch die Frage, wie man verteilt. Das muss man sich ja irgendwie organisieren, das ist ja auch nicht ganz einfach. Weil eben so, da ist nur Standards, die anrechnen, ist ja auch nicht so an die Wahrzeichnung. Ich muss dann das so sagen, man kann jeweils das verhalten, bei welchen Werten stellen wir das hier ein. Aber man weiß nicht, dass man sich die Entscheidung will. Weil es ist ja so, dass wir jetzt gekauft werden muss, dann viel vernetzlich da ist, wenn ich verteilt werde, weil ja, da muss ich halt auch total noch kalkulieren, und was ich nicht da esse, das brauche ich auch nicht mehr zu zahlen. Jetzt würde auf jeden Fall wahrscheinlich dann die weniger besser benutzen, aber es geht halt nicht, wenn ich da so diese richtig kleinen 4 Jahre reinhaue, das wird sich ja nicht lohnen. Das heißt, das würde ist, ich kriege natürlich, wenn ich ganz, ganz viele Dämpfe bestelle, dann ist die ein Vorteil, dass ich unheimlich Rabatt kriege. Ne? Je nach Struktur, wenn ich so viele Dämpfe, geht natürlich länger Rabatt. Das heißt, das lohnt sich, wenn wir ein Stück mehr zu kaufen von den ganzen 4 Jahren. Das heißt nicht, was wir jetzt in der Wirtschaft benutzt haben. Also, ich kann das innerhalb der nächsten 5 Jahre so aufbauen, dass ich da, wenn ich die Lage nutze, lohnen würde, da muss ich da gar nichts ändern, sondern oft habe ich dann auch das Gefühl, das machen wir hier in der Wirtschaft jetzt, dass so eine Modernisierung sich entwickelt. Das heißt, dass wir in der Chemiefabrik und der Entwickler sagt, wir könnten 10% Ressourcen sparen, wenn wir zu 100 Millionen Euro sparen. Sagt der Chef aber hier, das würde 10 Jahre dauern, bis ich das amortisiere. Dann kommt ein Grüner mal voll zu mir, weil sie eigentlich voll die Uhr vertan und denkt so, na komm, dann mache ich das da. Ne? Plötzlich hast du unheimlich Kunden da stehen, die sagen, ich habe gehört, ihr habt die modernste Chemiefabrik in Deutschland, macht bei denen den Auftrag, das war noch gut. Und das ist das nicht 5 Jahre von alle Vermögen, was wir finanziert haben. Das ist wirklich von mir, dass es auch viele reiche Leute, die sagen, ich möchte nicht nur das wirtschaftliche Fabrik haben, sondern ich möchte die beste Fabrik haben. Also, viele Leute sagen, nicht, es rechnet sich das, oder es ist teuer, das zu haben, aber ich möchte die beste chemische Fabrik in Deutschland haben. Und dann hast du tatsächlich nicht die prognostizierten 10 Jahre, sondern das ist viel schneller. Das muss ich auch sagen. Und gerade auch den Bereich Ökoverkehr, ne? Ich mache das ja so, du kriegst von mir eigentlich die Online-Gegenstände. Und teilweise ist es dann sogar so, dass Politiker dafür Geld zahlen, dass es in die Funkwerte eintritt. Heißt, also, wenn zum Beispiel die Grünen sagen, zu meinem Teegarten, eigentlich so bestanden, dass in China beliebt ist, auch so viel Ökoprodukte. Das heißt also, ja, das irgendwie so ein chinesischer Typ sagt, der auf dem Netz ist, ich möchte ein Gegenstand hier zum Tipp haben und du musst bestimmte Gegenstände schon diverse Zahlen oder was. Ich stelle mir das dann bei dieser Welt ein schönes Tiergarten und du willst den aufstocken mit einem perfekten Blumen. Also für Worte, Tipp war aber du brauchst rund bis 400 Umweltpunkte. Und der Grüne hat dann so bezahlt, wenn du sagst, du kriegst so für dein diese Euro-Rechtsnorm so gute Punkte, wenn du den sinnvoll nutzt. Und dann kriegst du gar nicht nach 1 Monat diese Blumen leisten. Und dafür zahlt halt ein Politiker oder eine politische Organisation, dass ein Krisis zahlt, mir dafür Geld, dafür, dass ich in meiner Welt, einfach im Teegarten irgendwie eine Schranke zum Einbauen, ne? Das ist ein bisschen irrational, weil gerade so bei einer Energiegen, du kriegst auch so ein Smart mehr Geld als so ein dicken Mercedes. Also nicht mehr Geld, sondern der Umweltpunkt. Wenn du damit dran transportierst und du den Kleinwagen hast, hast du natürlich mit so einem Benzinverordnung viel größeren Vorteil. Das Doofe ist, dass der Benzinverordnung ist vollkommen irrational. Das heißt, eigentlich ist das total doof, weil du kannst ja eigentlich das Auto leisten, aber du willst halt für deinen chinesischen Teegarten möglichst optimales Auto haben. Also, was viele Punkte bringt, wenn du das nicht einsetzt. Du hast immer viele Umweltpunkte. Kosten kannst du natürlich entsprechend für den Blumenbeet einrichten. Ja. Am Ende wird wahrscheinlich ein echter Tiergarten billiger sein, aber plötzlich hast du eine Stromsparzelle, eine saugmäßig kleine Klimaanlage, die besonders wenig Strom verbraucht und was ökologisch ist. Ne? Also, und dann macht das wieder Sinn. Was ich eigentlich jetzt schnell und unverfahren, wie viel Geld das hier, und dass ich die Gegner erstellen muss, den Punkt werfen. Okay. Wenn wir den kriegen. Du kannst mir jetzt selber denn, achso, wie gesagt, weil wir selber Rechte erwarten, das lohnt sich auch nicht. Wenn man auf der Ehe ist, die kommen, du wirst halt diese Frage, wenn die besten Hunde haben, ja. Wenn dann Mädel ankommt, und ich habe natürlich einen Tiger mit Ikea-Kosten und Blumen, wo du so denkst, nur. Zumindest sind sie so, ne? Das ist ein Schicksal gefahren. Ist überhaupt billig, ne? Und mit einem Euro 4 Auto kriegst du auch nicht viel mehr von zusammen, ne? Das ist halt das Problem, also darauf lege ich das ein bisschen an. Das ist meine persönliche Überzeugung. Jetzt wollen wir mal das Große, dass ich zum Kaufen gehen. Ich habe mir gesagt, dass das für 50 Millionen Euro ist. So, okay. Das ist die ganze Zeit so. Nein, Mann. Das wird schon besser gerade, ich merke das schon. Okay. Das dauert lange, die einfach, ne? Das ist lange, das ist schon schnell, aber. Also, das ist natürlich. Ja, das ist einfach wieder ein bisschen mehr gemacht. Ja, das wird jetzt nicht aufhören? Nein, Mann. Das ist eher noch ziemlich normal. Nee, das ist. Nee, das ist klar, Mann, dass ich das jetzt fast ein halbes Jahr mache. dauert eine ganze Weile, bis du dich scheinbar an das gewöhnt hast, dass du eine Routine entwickelt hast. Examen, ne? Ja, ziemlich warm. Das sollte mir doch mal auf der Fabrik rausnehmen. Nicht, dass ich da die Wärme schaue. Wieso? Ja. Ich weiß nicht, nein. Ich kann ja sagen, ich war das ja auch nicht in so einem Planeten und da ist nicht alles. Was? Es kann einfach sein, dass, ja. Nein, nicht das. Es kann ja sein, dass wir noch 30 Jahre sind, dass ich deswegen so ein Aufreiz bin. Mhm, das kann sein, ja. Das ist möglich. Ich könnte dann für so eine Art Klimaanlage anstellen. Ich glaube, ich bin diesem Ding zwischen uns vertraut, ja. Ich glaube, das ist aber. Technisch gesehen wäre das Ding dann damit wieder runterzuführen. Oder auf eine andere Temperatur zu stellen. Das Ding ist zum großen Teil ein Computer, also. Praktisch die gesamte innere Zellatmosphäre sind praktisch, Nanocomputer, ne? Also, viele sagen immer, Mikrocomputer sind letztendlich Nanostrukturen im Bereich von 28 Nanometern. Ne? Und da sind gewaltige Prozesse auf der Rechnung. Ne? Ich weiß nicht, was ja, das ist nicht so zu zeigen, der Zeitherrschung ist. Okay. Was machst du da? Dann kriegen wir auch unsere Freunde. Jetzt treffen wir gerade nicht hinten halt. Mann, wir müssen echt ein bisschen aufpassen, ne? Jetzt müssen wir es ganz gut, wenn wir das Check irgendwie kriegen, bevor dieser Check noch die 20 Jahre wird, ne? Das ist halt, was wir dann für ein Stück Rolle haben, und das Ding auch versteht, ey. Das ist natürlich viel feindliche Zeit zu hochfallen. Das, scheinbar sind ungefähr 62% dieser Nutzer zurzeit, also das heißt, knapp, nicht ganz, ich sag mal, 62% der Galaxien sind feindliches Territorium. Und wenn man das hier alles auch versteht, ne, können wir die ganz andere taktische Möglichkeiten, ne. Feindlich, ja. Ja, die sind, ich sag mal, kulturell, ethisch, nicht mit den Menschen oder mit allen Menschen ähnlichen Verhältnissen, das heißt, oder was, oder chinesische Verhältnisse, wirst du da nicht hinkriegen. Also, China hat ja auch ein Menschenbild, das ist nicht schlecht. Also, die haben zwar relativ viel Zensur in der ganzen Zeit, ist auch aufgelegt praktisch, so ein normales Gesetz, das nicht funktionieren zu gewährleisten. Ne? Das heißt, die machen das ja nicht, weil sie es böse Menschen sind, sondern die haben halt ihre Ideale, die Bevölkerung sagen, also die machen das nicht sehr böse, weil sie keine moralischen Werte haben, und die haben einen Standard, der ist schwer, das ist schon zu gewährleisten, das ist sehr böse. Also viele denken, wenn ich die nur drücker kämpfe, ist das nicht mehr, die gehen eigentlich nicht. Also die haben ja moralische Standards hier, nicht ganz ohne, also die haben jetzt eine Hochkultur, ne? Aber daraus sind viele irgendwie, die sind mit unseren werden so nicht kompatibel, ganz viele Völkerpaare und so. Und die haben wir auch nicht klar. Da können wir einfach nicht so machen, auch diplomatisch nicht. Und wenn wir da irgendwas machen, dann fehlen wir. Wenn natürlich sind, wenn wir zwar so strukturiert kriegen, dass wir die Punkte auf ein Niveau runterkriegen, wo wir gegen die relativ effektiv sind, um uns alles zu haben. Das ist ja mein Ding. Ich versuche ja, dass bevor wir merken, was wir machen, weil die Strukturen so zu schwächen, dass wir die Funktion wegpusten, ohne dass da etwas passiert, also. Auch die neuen Kinder nicht, nein, das geht nicht so weit. Die neuen Kinder sind schon genug arbeiten. Das heißt, wir können zwar mal mit kleiner Taktikfahrt gegen kleine Grenzen, aber wir können dann nicht irgendwie die einfach so wegmachen. Das geht so nicht. Ich fange mal praktisch an, das waren eigentlich die kleinen Soldaten, jedenfalls normale primitive Welten. In denen kann es auch nicht mal kommen. Das ist also immer, das wären vielleicht so 5-10% der Soldaten suchen, dass sie die aufnehmen können, einfach weil sie ein Niveau haben, so von kulturell her, dass wir die mit durchziehen. Also wir sind nicht wirklich, dass wir sagen, wir wollen direkt wegkommen, sondern wenn die so sind, dass man die zumindest irgendwie, dass man mit den Ländern zusammenbekommt, sei es in einer gesicherten Einrichtung, dass man fertig für den Zweiten ist. Und ich habe da wirklich einen Such, also normalerweise eigentlich einen Such Anstrich an, wenn das wird, dass das fertig für die schon auch schwach zusammenarbeiten kann. Das Ding ist aber auch schon die so schlechte Verhältnisse, dass wir die wirklich von Panaros nicht übernehmen können. Die kriegen dann, wenn wir zu essen gucken, halt, sind da Leute bei, mit denen man zusammen irgendwas machen kann. Oder so wie in Dillen, das ist eine Magog, ne? Der ist ja nicht böse. Das ist einer von wenigen Magog, mit denen du gut zusammenkommst. Ne? Und solche Leute versuchen natürlich schnell rauszuholen. Das heißt also, wenn der jetzt in einer Zirbe von Bücher wie Magog ist, können sie den rauskicken aus dem Leuten und sagen, okay. Ja, du hast eine Woche bei uns, kriegst nicht die normale Generation, sondern kriegst jetzt halt nicht ein Hotdog oder ein Brötchen, sondern kriegst jetzt ein Hotdog mit Brötchen und das Fleisch einfach zu. Also normalerweise suchen wir solche Leute oder, also der ist natürlich in der Route, aber so Leute, wo wir so denken, dass sie den halbwegs normal, das ist halbwegs normal, die müssen nur so ein paar Mindestverbass haben, das muss nicht toll sein, ja. Also, wir haben wirklich nicht so hoch, wie gut, dass du es nicht sagen kannst. Jeder normale Stadt, ich würde so denken, eigentlich ist das ganz selbstverständlich, dass man so ein, das ist nicht das Grundkonzept, also, dass es so eine Verwachung macht, ja. Ja. Mhm. Das heißt, ja, es gibt da ganz verschiedene Konzepte, du kannst also als Trainer sagen, ja, ich weiß, also es gibt auch Möglichkeiten, die Punkte zu sichern, das heißt, also, wenn jetzt zum Beispiel jemand von unserer Zivilisation sagt, Entschuldigung, das mit den Außenschützen hier zu teuer, das ist die Wirtschaftsförderung, also zum Beispiel, ich gebe hier der Firma 10.000 Euro und werde die Umweltpunkte mal ein bisschen hoch gemacht haben, ich habe gleich in den Punkten rein, dann ist das für mich als für die Autoöffnung viel sinnvoller. Der Grund ist, ja, ich habe aber leider hier noch 10% Geld dafür angerufen, um mir einfach zu liefern. Ich finde es für dich 30% teurer, die Punkte zu ändern. Also so eine Möglichkeit noch, wenn du das nicht noch einen Teil finanzieren kannst, dass du sagst, ich mache das schwerer, den Wert zu manipulieren, davon verdiene ich. Ne? Und der kann dann sagen, okay, nee, das ist eine verdammt geile Pflanze oder Tasse oder irgendwie im Handschuh, kann er irgendwie so ein paar Jahren oder wie man das soll. Ich weiß, mach jetzt irgendwie. Ich finde es halt auch gut, aber das Ding, dieses Bounce hat mir jetzt ein Muster, das ist ein Film, ich finde das eigentlich wirklich schwer auf der Hand. Ja, mach ich zum Beispiel, ja, hier auf Sache irgendwie, wenn du so eine Marmorplatte besonders wirtschaftlich finde. Also, wir würden das gerne irgendwas über deine. Ne, Supermärkte hat nicht. Also, das kommt dann, also, so Supermärkte-Sachen wie das von mir langsam, das kommt erst einmal vor. Da muss man sich ein bisschen gedulden. Ich erkläre da immer mal wieder, wenn man das viel Altes auch immer wiederholt. Das ist nicht so, dass ich jetzt echt viel davon durchziehe. Das kommt dann selbst. Das ist ein bisschen dran. Dass ich da Sachen, manchmal verändere ich so Sachen. Und normalerweise ist das auch alles schon. Ne, ich habe ja echt versucht, davon entsprechend irgendwie schön bewacht zu werden. Theoretisch sind all die Texte, die dort in die Teilstruktur sind, schon vorhanden, aber wenn da jetzt nochmal größere Neuerungen kommen, das ist ja alles so ein bisschen Beta-Betrieb, ne? Ja, da werden noch Sachen verändert, optimiert. Es gibt auch immer kleine Kulturen, es schwer sich da einzufinden, weil die Gesellschaft da so Sachen nicht üblich sind, also. Also die ersten Monate in den Supermärkten sind relativ schwierig, weil die Kunden das Konzept nicht verstehen. Sie denken, du kannst auch dunkeln, dass die Produkte noch besser werden, ne? Weil das ist irgendwie nennt sich das. Die sind müssen wie eine Genossenschaft. Also sie verdienen pro Kunden einen bestimmten Betrag, das sind, was weiß ich, lass das 20 Euro im Monat sein, die wir am Kunden verdienen. Und der Rest, den der Kunde bezahlt, gehört das schon unser Laden. Wir haben eine Infrastruktur und ein Konzept, und wie wir die Läden führen. Und wir haben halt möglichst viel davon, wenn wir viele Kunden haben. Also wir wollen viele Kunden haben, das ist unser Hauptaugenmerk. Und wenn du dir weniger gute Sachen kaufst, also normale Sachen auflegst, die wollen möglichst viele Kunden haben, das ist klar. Also die wollen auch, dass jeder Kunde möglichst viel kauft. Das haben wir auch nicht. Wir haben was davon, wenn der Kunde, also auf meiner Richtung sieht, wenn der Kunde das kauft, was er braucht, und wir haben festgestellt, dass das eine Weile einfach abnimmt. Weil wir haben einfach viele Sachen, die wir, weißt du, normalerweise der Einkaufswagen war, weil es in so Momenten so gemacht, dass du möglichst viel kaufst. Die haben ja den Anspruch, hole lieber wenig und dafür gute. Ne? Das heißt, normalerweise, und das sind auch normale Supermarkt ist, wie die Produkte so platziert, dass du möglichst viel einkaufst in so Weise. Ne? Die wollen ja viel Umsatz von vielen Produkten. Das ist uns ja vollkommen egal. Die wollen möglichst viele Kunden haben, das ist. Also, dass wir versuchen, den Kunden Portfolio zu kriegen, wo er sehr kommt. Und, das kostet halt sicher, und manchmal kommt sie das nächste Kunden, also, das kannst du schon haben. Du kannst bei uns auch ganz normal an die Kasse gehen, eben. Also, viele kaufen immer dasselbe, wollen einfach das da haben, wie gesagt, mit den Produkten da eine Kasse. Du ziehst das durch und kann das auch zahlen. Das geht dann aber natürlich an irgendwie Hilfsorganisationen, wie als eine Grenze oder so. Wir machen da auch einmal im Jahr eine Wahl, wo die zusätzliche Einnahmen an, ne, an Hilfsorganisationen aufsetzt. Das stimmen wir einmal im Jahr ab. Wer, also das, wie bei der Bundestagswahl ist. Wie jeder wählt, was sehe ich, drei Organisationen aus und dann tun wir 27% über halt erst eine Grenze oder 15% vielleicht pro viel Geld, und dann teilen wir halt die zusätzlichen Einnahmen von der Kasse so auf. Das ist aber auch nicht immer viel, das heißt, zum Beispiel, wir haben auch den Anspruch, du kannst auch labern, das ist ein bisschen relativ, das ist auch ein gut bezahlter Job, aber ne, wenn da jetzt bei einem etwas demenzkranke Oma einkaufen geht, dann kann dieser wirklich relativ lange an der Kasse hängen. Das ist halt nicht nur schön, aber das heißt, wenn du dann demenzkranke Oma hast, die dir vorstellen, was über das Center fehlt, und die Hilfe auch öfter wieder ruft. Wir haben dann normalerweise auch mal eine Weile Kontakt, dass wir Müll essen. Ich verstehe nicht, wenn sie auf ihre Informationshalle. Jetzt sind wir bei 3 Stunden was über die 10 Cent, die sie selbst früher waren. Alles ist krass normaler. Echt? Ja. Das sind auch so eine lustige Situation. Ja, es ist schon so, wir haben so Geschäfte, das ist hier. Wenn du diese Preiskonferenz hier einfach, das ist hier. Normalerweise, wenn die PR-Leiter sagt, Hochzeit steht an, wir brauchen irgendwie was Besonderes, das ist doch ganz normal, dass wir nicht nur die Normalkurse haben, wir kannst uns für Hochzeiten oder auch viele Sachen einfach kaufen. Solange du nicht wissen, ich heirate, das kein Problem. Und selbst wenn du zum Beispiel so einen kleinen Inder hast, wo du denkst, eigentlich ein gutes Sortiment, aber so hier, das ist immer überhaupt total schwierig. Wir haben fast immer die Möglichkeit hinten mit, wir haben ein Tarifmaschine mit Kleintransport, dass du, wenn du da einmal die Woche vorbeikommst, und dann einfach direkt aus, da musst du nicht großartig in die Filiale rein, sondern wir haben hinten so Standard haben, da kannst du mit deinem Kleintransporter, das ist ein anderer Tarif, aber du kannst doch fast relativ günstig einfach nachher kaufen, dann musst du nicht in den Supermarkt wieder kommen bekommen, dann kannst du es dann fast wieder abgepackt, wenn das auf dem Weg ist, weil die Sachen, da sind das halt 30 Typen Stück, 50 Typen Boden, das ist ehrlich gesagt, und Sachen sind natürlich gut. Und dann hat er auch einen sehr schlechten Tarif, aber je nachdem, dass er was verpackt. Er ist so ein schlechter Typ, der kann aber entweder wieder rein, und holt sich meine Palette irgendwas, das Palette Rücken genutzt, die er gerade braucht, und holt sich dann ab oder lässt die Sachen dann schon nicht länger da, was ihr braucht, immer das und das. Aber das ist dann auch irgendwie so eine Art Chat-Trainer, also. Aber es hat irgendwie auch Regeln, das heißt, also wenn er jetzt konsequent sagt, ich liefer damit halt drehen, das geht eine Weile gut, aber dann leveln sich die Produkte runter, ne? Das ist auch doof. Das, auch bei denen ist das so, dass wir, Was jetzt zurzeit ist, dass bei den Ergebnissen echt so, dass bei uns überwiegend, ich sag mal, gehobene Gastronomie einkauft. Okay. Wir versuchen zum Beispiel gerade hier 4 Sterne zu zahlen, und das ist echt, das Problem ist einfach, 4 Sterne schaffen wir eigentlich nicht. Also, du würdest das sogar schaffen. Wenn zum Beispiel in so einem Land wie der Türkei eine Ramadan-Zeit haben, ist zum Beispiel das Problem, dass wir eine gewisse Marge an Umsatz berechnen. Das wäre so, dass wir in Land, was wie in Deutschland oder ein relativ strenges Land, was echt eine strikte Fastenzeit hat. Also in Frankreich ist es ein Fastenzeichen, aber zum Beispiel haben wir dann, wenn wir dann so mal in Türkei haben, auch extra in Ramadan entsprechende Süßigkeiten oder für Hanukkah entsprechende Brote oder so typische Konfektionszeiten, Produkte, die einen kulturhistorischen Wert haben. Das heißt, das sind dann so Sachen, das wird zum Teil auch in Abstimmung gemacht. Dass du dann verschiedene Sorten praktisch dafür oder irgendwas für Delhi hast, oder halt, wir achten schon darauf, dass wir das hier in Deutschland Weihnachten das große Ding, dann wird halt, dann ist ja wirklich so, dass die Kiddies da kommen und sitzen, und dann werten wir das aus, und dann gucken wir, was passiert, ne? Also, wir haben dann normalerweise so, sehr vor, 32% der Kiddies von der Playstation. Ja, da haben wir fast immer die Möglichkeit, wir haben auch relativ viel alte, wir haben auch Retro-Konsolen am Platz. Also, wir haben halt für jeden Kunden bestimmten Betrag, und das packen wir dann so, dann wir ab und so. Ich würde entweder mit die PlayStation 2050 spielen oder die PlayStation 4 mit 10 spielen oder vielleicht ist dann gerade neu oder nach die PlayStation 5, weil die schon halt 30, weil die immer nicht teuer ist. Ne? Also das versuchen wir eigentlich immer dann. So. Muss ja, das heißt, normalerweise werden wir dann wissen, dass voraussichtlich vielleicht erst ein Stück generell immer eine gute Sache, aber wenn wir merken, dass die Kinder sagen, zum Beispiel, viele finden halt Gold so, es gibt aber doch eine relativ große Antwort von Kiddies. Na, auf jeden Fall kriegen wir da Wunschlisten rein, das läuft mir relativ früh an, und so. Das ist tatsächlich so davon. Also, wir haben teilweise, eigentlich, ich weiß nicht, ob das hier auf Erden so ist, aber das Problem, dass das einige Leute damit nicht umgehen können, wenn sie konzeptbar und aggressiv werden oder fast diese Sachen machen, die in unserer Hausordnung gar nicht gehen. Das Dumme ist, dass wir oft auch Franchise-Sachen machen. Das heißt also, es gibt nicht nur unsere, praktisch ganz normal, wir haben halt ein relativ hohes Niveau, das heißt, aber viele wollen auch so gar nicht einkaufen, sondern wollen dann diesen Aldi-Share haben, oder sagen, ich kaufe lieber halt mehr, und das ist da auch noch nicht so gängig. Das ist halt auch nur so kulturelle Sache. Ich finde halt so ein Aldi-Spiel, also, das würde ich da immer sagen, dass alles relativ normal ist, ne? Nicht jeder, also, ich habe so ein bestimmtes Konzept, was wir nicht umsetzen. Aber es sind auch so Firmen, die sagen, eigentlich eine gute Sache, aber ich hätte das gerne anders. Dann machen wir das auch nicht so. Was jetzt mal hier? Die Sachen sind, die ist ja dann auch ein anderes Konzept als der erste Mal von Fies. Das ist das oft das Problem, ist, dass es Kunden gibt, die damit generell nicht umgehen können. Und wenn die so ein Hausverbot bekommen, wir sind einer weniger Händler in der Stadt, dann nutzen das zum Beispiel einige andere Händler ziemlich skrupellos auf. Okay? Ja. Ja. Es gibt Leute, die schaffen das, warum auch immer, aber irgendwie ein totales Hausverbot einzuhandeln. Und das ist auch immer begrenzt. Also normalerweise machst du das eine Woche und dann weißt du, dass der einzige andere Möglichkeit hier einzukaufen eine Tankstelle ist. Und du weißt ja, dass so ein Päckchen Kaffee schnell mal 8 Euro kostet. Und dann denkst du vielleicht so, ja, wenn ich das nächste Mal die Kunden weniger anschreie oder so, oder versuche hier nicht gegen die Temperatur zu wie die Landkirche so viel ist, dann. Aber normalerweise kriegt man das hin, also wenn man einfach so denkt, ich will morgens vor der Arbeit unbedingt das Rücken rausholen, und dann vielleicht noch das Instant-Kaffee und jeder einfach, weiß ich, der das Weg zur Omi geht, der hält sich das an, holt ein paar Sachen raus, die du brauchst, geht wieder los. Ne? Oder, wir sind auch so, unsere Kunststoffe sind in der Regel aus Kartoffelstein, also wir verwenden eigentlich relativ teurer, aber rezent fast nur wieder verwertbare Produkte aus der Verpackung. Das heißt, du kannst auch bei uns im Laden, es gibt fast immer die Möglichkeit, also es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, Weil wenn du einfach so auf Weg gerade in Jura die Reihen sitzt, haben die dann Jura ein bisschen rein, sind da. Schlüssel, die sind tatsächlich auch wiederverwertbar. Weil die auch Storbestärke und so Reichstärke, ne? Ich finde das immer so Sachen. Also wenn du die teilweise gibt es das Problem bei der Kompostierung, heißt also, diese Teilkompostierung, also, man kann die nicht einfach so kompostieren, ne? Ja, aber wenn du bei uns dann den Löffel dann gegessen hast, haust du weg und weißt, der wird dann auch anschließend ordentlich kompostiert. Also das ist schon so, dass das alles gut ist. So, eine schwierige Sache ist zum Beispiel, wir haben so ein Projekt, dass deine Infrastruktur deiner Firma so ein Öko-Label, das Eko. Das heißt, die gesamte Firmenstruktur wird so geplant, dass du auf eine ökologische Hotel kommst, aber nicht so, dass du sagen, wir setzen jetzt spontan mal eine ganze Flotte, sondern das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, wo das gesamte Firmenkonzept möglichst ökologisch optimiert wird. Das heißt, nicht einfach so, dass du das Schiff alles neu kommt, sondern ganz strukturiert erfahren, wie man nach und nach die Schatten auswechselt, sodass es besonders ökologisch sinnvoll ist. Das ist mehr als nur, kauf dir mal den Typ nächstes Benzer, einen Ökomotor, sondern die ganze Schiff der Firma wird angehoben auf ökologisches Niveau. Das, leider sind die Experten, das können sehr teuer. Das heißt, man könnte das so eine Unternehmensberatung, wenn es nochmal so strukturiert, nach und nach auf den Bezug der Wurzeln gar nicht bezahlen. Aber wenn man das voll für Vertragskinder ist, also die Verbraucher ist heute überhaupt fest, weil die kriegen normal Geld. Und wenn dann, ich sag mal, zur Röhre geht, der Liter Milch, von dem dann in Wirklichkeit fast 3,50 € kostet, weil das halt so Farbenteuerheit ist, ne? Dann merkt der Kunde das ja in der Regel gar nicht. Also, eine Weile sind die dann tatsächlich möglicherweise am Strom einfach, weil die Flüsse dann noch bezahlen, gar nicht verkaufen können normalerweise, aber sonst klappt das, weil die Kunden sind halt eh auf Öko aufgelegt und dann klappt das auch, ne? Und die Kosten halt ziemlich so dagegen, also nach 2 Monaten kannst du dir auch 2,50 € runter. Wenn das dann läuft, halt, ja, dann bist du wirklich auf Niveau, dass du deutlich ökologischer und auch billiger zurückgehst, weil du brauchst weniger Benzin. Du hast das Problem nicht, dass die Sachen in deiner Firma wirklich wirtschaftlicher sind. Also, das ist nur die erste Zeitfolge und wenn das dann erstmal läuft, wenn die Struktur abgeschlossen ist, dann hast du halt einen ganz anderen Standard auch an Technik in deiner Firma. Hat er das auch deswegen, weil das nicht nur isoliert für deine Firma ist, sondern die Experten, die gucken nicht nur praktisch, dass du für dich dein Ökoauto kaufst für deine Firma, sondern es wird dann in deiner Zeit von den ganzen Firmen so abgesprochen, was halt abgesprochen ist, wird strukturiert, wie man wo was an Fabriken baut, wie die Fabriken ökologisch wurden. Also, wie ich gesagt habe, das ist nicht einfach nur isoliert an Firma, die da die Gewerkschaften noch nicht haben, sondern das ist ein richtig aufwendiges Gesamtkonzept, wo der Autobauer gefühlt aufgebaut wird mit Ökotechnologie und der kauft da wieder ein, dann muss das noch optimiert werden. Deswegen ist das so irgendwie teuer, weil die ganzen Vertriebsstrukturen zu optimieren ist sehr aufwendig. Aber das ist dann praktisch ein ziemlich optimales Konzept, wie du die ganze Region praktisch auf ein besseres Niveau bringen. Und deswegen ist das auch so teuer, aber in der Regel machen wir das schon so, Willst du hier mal eine Pause machen? Nein, ich mache nie Pause. Das ist ja, also das ist nicht, normalerweise ist es so, bisher gewesen, dass ich 1-2 Stunden aufzeichne, aber normalerweise ist das so, dass ich die ganze Zeit irgendwas habe und was im Spiel steht, also nicht wie eine Zeit, also. Aber normalerweise, schlafe ich 4 oder 8 Stunden. Arbeite 4-5 Stunden und die Rest der Zeit labere ich praktisch in meiner Welt, ne? Und ich gewöhne mich, also für mich war das bis das anfängt ziemlich schnell gewesen vom Mikro zu reden, das ist immer so die Sache, ne? Ich hatte ja auch keine Ahnung von Aufnahme, also ich habe auch wirklich keine Ahnung von Aufnahmetechnik, aber ich muss mich auch erstmal einfinden, so dass ich habe auch einmal gemerkt, da habe ich mein Mikro auch wieder angelassen. Es war aber viel zu leise, aber da habe ich praktisch 10 Stunden gelabert. Ohne dass ich das gemerkt habe. Und ich hoffe, dass wenn das ein bisschen läuft, dass ich in 2 Tagen das lässiger rüberbringe. Zum Beispiel gleich das Abendbrot eine halbe Stunde. Und dann, hier, was du willst, ist natürlich jetzt 18 Uhr fast. Und dann, Internet also ist gar nicht, das kann vergessen. Also ihr könnt euch vorstellen, Freitag 18 Uhr ist das Netz bei uns sowas von dicht. Also da ein Video zu gucken, was ist voll Examen. Das heißt also, ich muss mich jetzt damit abfinden, also nach, also ich sag mal, ab 21:30 kannst du relativ normal wieder Internet machen. Also das ist Wartezeit, also ab 23 Uhr läuft es wieder richtig gut und man muss schon noch keine gucken. Weil die Challenge, die ich da gemacht habe, die war echt nicht optimal. Normalerweise für mich ist nicht da richtig, so ist eine richtig komplexe Story draus auf meinen Gehirn, aber ist halt so. Okay. Hast du jetzt auch noch eine Rede geredet? Nein. Ich kann immer noch sagen. Ja? Was? Das ist alles, ja? Ja. Du hast gemerkt, dass du dich geliebt hast, ja? Ich meine, du merkst doch auch, dass hier und jetzt aus allen Ernstes, also normalerweise kriegst du 18 Stunden. Also ich bin da noch ein bisschen überlegen, ob ich früher allein schon heute fast 4 Stunden fahre, ne? Ja. Und im Normalfall ist das praktisch eine Reisebindung. Also sollte es eine Reisebindung ab die Sache werden. Ja. Ich kann das natürlich jetzt mit einfach Verzögerung machen, weil ich zum Beispiel sage, ich nehme auf bis 24 Uhr, dann mache ich einen neuen Tag. Das Dumme ist, ich jetzt dann relativ viel zu hören, ne? Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Normalerweise hast du so viel zu erzählen, dass du wirklich 8 Stunden am Tag labern kannst, ohne zu langweilig, oder? Ja. Was denn? Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich das mit dem, also, hören wir mal. Es gibt da das Konzept Transfer-Netzwerk. Da gibt's eine, also, wenn wir mal bei der Fettner das nützlich nachfragen, ob die Artikel zu Transfer-Netzwerken haben, das gibt da einen sehr guten Artikel zu. Aber, es geht praktisch darum, wie verlege ich Telefonleitungen, so dass wenn ein Kabel kaputt geht auf das ganze Ding, obwohl man möglichst die Leitungen verwendet, möglichst störungsfrei läuft. Jetzt habe ich natürlich ein Wurmlochnetz, das heißt, verschiedene Sachen, Verästelung von Wurmlöchern ist so eine Sache, also, muss ich das Wurmloch auch ganz recht hart in den Raum schieben, was nützlich ist, oder? Okay. Wenn wir so kurz in meinen Shop gucken. Ist das ein Shop? Nein. Das ist ganz einfach mit zu reden. Ja. Viele würden das, wenn ich gerne reden. Ich weiß, dass das irgendwie ein etwas größeres Fokus zu machen. Ich weiß auch nicht, wie das stimmt. Weil viele Sachen kommen bei dir ja nicht an. Ne? Ich weiß das, man muss sich da so ein bisschen einfinden. Also jetzt kannst du das, was du gerade nicht kennst, immer machen. Eigentlich mache ich das schon seit Jahren. Weil, ne, das aber das schon so hinzukriegen, dass es wirklich aufzeigt, das ist ja nicht einfach. Also so eine gewisse Routine, dass du weißt, selbst wenn ich vom Militär durch gedanken krieg, ey, Junge, das wird nicht mit Militär so was gerade kann, kannst du. Also die müssen ja auch wissen, dass wenn ich irgendwie was über Technologie mache, dass er sich den Zufall immer sehr abstrakt ist, aber dass er sich ja dann merkt oder weiß, dass es wieder verloren wird und dass er so ein Rahmenbestandteil mit dem Test, so weit das Volk so sehr verblüht ist und auch eben stoppen kann. Das ist kein Vorteil, dass in der NSA, das heißt, dass echt üble Killertechniken bei sind, dass er das zu Not auch eben abholen kann. Also das Zufall, dass ich die Möglichkeit habe, dass Zufall, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich da irgendwelche, sagen wir mal, so eine Art zeitlichen Doppelspeicherung habe und damit irgendwelche Zielsysteme baue, die in der Zeit interferieren, sodass sie praktisch ganz diese mathematische Funktionen anwenden kannst, damit du immer triffst. Ne? Wenn dann solche Sachen nicht unbedingt mehr sind, aber das steht auch im Text. Ne? Ja, aber die muss ich einfach verstehen. So ein Gefrost. Ja, intern muss ich Daily Profit oder so. Ja. Also, Leute, zum Beispiel, es geht ja praktisch um Teilaufmachen, wie sie dann die Türen, Probleme und die Sachen, die die Leute erzählen, die angeblich stimmen oder die nicht stimmen, und dann können sie plötzlich auf andere Sachen. Und da wollen die halt wissen, wollten die halt lange nicht kauern, dass zur Not eben so kurz so Gedanken auch für den Runterhalten nimmt. Das ist so ruhig und strukturell, dass es nicht veröffentlicht wird. Ich weiß ja noch viele Sachen, oder man sind viele Sachen, wo du denkst, also wenn ich mich kenne, ich würde es teilweise so nicht veröffentlichen. Ne? Und wahrscheinlich würde auch ziemlich gut kommen. Okay, das ist zu länger. Ich finde es auch so weit, was zu veröffentlichen. Ich auch. Also, okay, ich muss mich bei euch orientieren. Also, man muss Struktur, praktisch die Einfachheit fahren. Die kann man über dieses Niveau wahrnehmen. Also, 6 bis 7 Galaxien hier im direkten Umfeld, ja? Nein, Universum. So, mit den Galaxien an sich, also, solange man innerhalb einfach des Universums operiert hat, für die Funke relativ unproblematisch. Das ganz praktisch, ich nenne das Einstein für deutsche Grundrücken. Verschränkungen, da kriegst du eigentlich alles ziemlich sehr quasi. So die erste Hürde ist es, also wenn du erstmal das schaffst, das tut alles sich in anderen Versionspunkten, ist ja das eigentlich ein großes Problem. Da musst du halt durch, es gibt einmal einen schwierigen Struktursprung, dass du praktisch in die Grabe fährst und mal wieder sich zusammenfällt. Also so wie so eine Struktur, die bildet sich aus und lässt sich immer wieder als Funktion wieder zusammenfassen. Und das ist so eine Metrika, die sich schwer überwinden muss. Und jetzt habe ich halt so. Und in der Nachfolgestruktur war halt, also diese, das kam halt, also erst kommen so normale Supergalaxien, sind praktisch so, ist von der Struktur, Galaxie mit einem zentralen Ding, was immer das ist. Und die Universen sind praktisch wie Sterne. Und ich nenne das mal, unser Universum ist praktisch ein Enthalpiepunkt innerhalb dieses Systems. Diese Strukturen lassen sich zu Kristallen zusammenfassen, diese Supergalaxien. Und dann geht das ein paar Stunden hoch, bis du dann irgendwann bist, weil so bei den Strukturen, die sich gerade auf den Horizont tauchen lässt. Und in dieser Struktur, wenn du dadurch bist, kannst du praktisch nach Orten, wo diese 10 und 100 Kilometer Völker, also das sind Völker wie Amerika und so, ne? So, ja. Danach, diese Strukturen, nach dieser Struktur kommen noch natürlich, so schon, diese Strukturen, die ich da immer vielleicht habe, wo diese, 10 und 20.000 Jahre so Überstrukturen sind. Ja. Und, diese Struktur, diese Struktur bildet praktisch wie eine Kugel. Ja? Und hat die Kugel, also all diese Spiralen zusammen zu diesen großen Übergalaxien. Dann, ja? Also diese eine Blase, ne, sind praktisch eine Zahl, die ungefähr 20 Tonnen schwer ist, wenn man die überhaupt nicht kennt. Die bilden dann wieder eine Struktur, in der sind dann vielleicht 28 Millionen Tonnen Schwerstahl. Nur von, und die bilden dann zusammen wieder so eine Kugel aus den Steinen. Und in der Struktur bauen wir gerade ein Filialnetz aus. Also diesen 28 Millionen Tonnen Schwerstahl Dingelschiff an Galaxien errichten wir gerade diese drei Filialstrukturen. Das sind jeder dieser Unterstrukturen, ne? Versteht ihr? Und da bauen wir gerade unser Filialnetz auf. Und von dieser Struktur können wir effizient 11% bewirtschaften. 28% sind so halbwegs bewirtschaftbar, dass ich denke, dass es nach dieser Zeit so weit aufzurüsten ist, also mit den Bauteilen, mit technischen Hilfsmitteln, dass wir die wirtschaftlich kriegen. Also zumindest so, dass wir ein bisschen Gewinn machen. Das Problem ist, 62% dieser Galaxien, die wir nicht bei den wirtschaftlichen, ne? Bei den Steinwirtschaftlichen, sind generell mit Kulturen belegt, die nicht mit menschlichen, ethischen oder mit Abstand-ähnlichen oder halt normal, wo du denkst, als Normalsterblicher wäre doch das zu tun mit deinem Klarkopf. Also, das sind so Kulturen, die sind nicht mit uns auf einem Linie. Das heißt, da kannst du natürlich gucken, was für Kulturen, wo zumindest vereinzelt sind, die du übernehmen kannst. Wenn es Leute sind, wo du denkst, die sind schwierig, aber die können wir hier in die Gesellschaft mehr oder weniger sinnvoll integrieren, sodass es zumindest sehr gut tragbar ist. So, ne? Das können dann teilweise fremdische Kriegsfrau sein oder vielleicht sogar jemand, wo du so denkst, in einer halbwegs gesicherten Umgebung kannst du ihn relativ normal leben lassen, wenn wir, also das geht teilweise, also das ist schwierig, aber die können sich dann schlecht, wenn die, ich sag mal, so ein Minimum an verwertbaren und kulturellen Verhalten haben, dann geht das was. Also ich würde gar nicht denken, was die ausgelassen nehmen, wenn du denkst, eigentlich würde ich mit Tod schießen, aber wenn wir dann merken, dass der eigentlich einen guten Funken in sich hat, dann läuft das normalerweise. Ja, ich finde das schon, die Norm haben es auch immer so gekommen, wie oft dann versuchen die Norm irgendwie zu unterwandern. Aber die Norm ist ein bisschen wie, ich sag mal, wie Art Mauchbock, das heißt also, Art Mauchbock wurde vielleicht noch 100 Mal erobert, die Truppen gehen raus, die gehen da rein und dann werden sie einfach dankbar aufgenommen. Und zack, nach zwei Wochen sind sie im Atmosphärenweg, in denen der ganz normale Leben oder gehen halt als gebeutelte Person zurück nach Hause oder so, weil die Verbrecher in den hier ausgewirtschaftet haben. Ne? Achso. Also, ja. Ist ein bisschen vibrieren, ne? Schluss ist mal wieder so. Fand ich auch. Aber die Leber vorbereiten, wirklich. Okay, da errichtest du gerade auf die einen Effekt. Also das ist so eine Sache, es gibt da halt, wir müssen das erstmal ein bisschen koordinieren, weißt du? Aber ebenso, wo viele Strukturen sind, warum wir jetzt viel überreden. Das ist eine, die wir noch ziehen müssen. Und an der Stelle sagt er auch, ich würde dann zu viele Gesetze haben, die wir noch nicht verwalten. Was meinst du, wie viele Gesetze betreten wir jetzt zu haben? Also sind praktisch nur Gesetze, die bürokratisch Fuhren und Aufwand haben können. Nicht alle, die gewissen Betriebskriegen sind illegal, aber normalerweise kannst du das nicht wirtschaften, weil die Gesetze die widerrechtlich sind. Das heißt, wir haben die ganzen Gesetze, die rein bürokratisch sind, die keinen wirklichen Sinn haben oder weglassen. Das können Uniformen, Sachen sein, das können Geschäftskontexte sein, aber so Sachen, die eigentlich keinen wirklichen Sinn haben und geraufen haben, aber auch gesagt, dass das Gesetze in deutscher Stadt gedacht sind, für Schenkungsgelder zu kassieren, dass wir über und sogar noch mehrere unterdiversitären Gesetze, wenn es zu tragen ist, dass es nicht so aussieht, dass das passiert wird. Das machen wir auch noch. Also, wir sind ja keine, dass ich da nur Technikgelder drücke. Viele Gesetzesnativen sind immer gescheitert, einfach, weil die immer die Gesetze nicht mehr dann abschaffen wollen. Aber weil das Gesetze nicht mehr wirklich einhalten kann. Also, da sind wir bewusst anders, wir zahlen gerne. So. Viele denken sich, dass es einfach mit Firma nicht übernommen, also eingeführt, hier Brüllen zu bestellen, also die Christen zu bestellen. Nicht hier auf der Erde, wie es natürlich alle ganz ehrlich ist, ne? Aber normalerweise hat die Firma das, hatte ich natürlich so eine Kontonummer, so ein Bankenkonto, wo Polizisten Sachen bieten konnten, für Ausrüstungsdienste, weil das nicht alles so, und ich hatte bisher nur die Mafia bestochen, ne, oder, wir hatten da, ich hatte da einfach so ein Toolkonto, so, wir haben einfach gesagt, komm, wir reservieren diesen halt bis Sonntag, September, muss man so, vom Netto gewinnen, konnten sich halt alle Mafia-Organisationen einfach mal eben so, was unterbuchen, ne? Das heißt, das war keine Vorgabe, dass du jederzeit halt deine Buchung sammeln konntest. Da war ich natürlich relativ irritiert, dass ich da so eine Ansetzung ankam, die wir kennen, und 30% vom Gewinn haben, also ein bisschen Mette gewinnen. Ne? Das ist natürlich okay, wenn die hatten schon, dann sagt die Dick, ey, die machen so gut, da braucht halt echt viele Summen zu buchen. Fand ich natürlich mutig, weil das sind dermaßen so große Summen, dass ich so denke, das sind die zur Hölle, weil die uns halt buchen. Ich wüsste nicht eine Bank, die da so Betrieb abwickeln kann, ne? Ja, was soll man aber so auch, wenn solche Betriebe auch zerstückeln und, ne? Ob die wissen, wie viel Geld das ist, hier haben wir keine Banken gefunden, aber in dieser Zeit, also diesen Weg für keine Banken gegangen, Die kommt demnächst in Bank, wir haben ja Banken jetzt schon. Dazu wird zum Beispiel dieses, diesen Sunny Frieden aus dem Netz von 28, den wir hatten eine Weile. Den habe ich dem Postgeld geschenkt, um Schattengeld zu erzeugen. Ich bin nicht dafür zu bauen, das muss ja auch. Und das Ding muss zu meinem Tor gehören, also so 70% des Einheim auf dem Bogen dauert nicht für den Bogen, von den scheiß Dinger laufen werden. Und dann werden wir, was wir da noch für Aktion gemacht haben, dass das nicht aufhört, bis ich auf den Bogen platz, also das dann nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn das so wäre, du brauchst noch relativ große Mengen an Silizium, das die. Ich hatte ja einmal, also ich weiß nicht, ob die das gemerkt haben, das zentrale Schattenloch in unserer Galaxie durch einen Kubus aus Lithium ersetzt, der gleichstellt. Weil, um diesen Planetrieden da wegzubuchen, brauchst du eine sehr große Menge an Lithium. Das heißt, wir hatten das vorher vor Ort, haben da irgendwelche Sachen gemacht und dann das Ding irgendwie an hochdimensionalen Raum wegtransportiert. Weil nachher, um das Geld zu buchen, brauchst du irgendwie die Lithium. Dafür mussten wir diesen Würfel beide vor Ort haben. Das ist auch so, wir hatten dann ja nachher auch im naheliegenden Universum, na, das war eine große Zahl, habe ich auch mal genannt, sehr viel für diese Netzwerke gemacht. Also das war auf jeden Fall gut gefüllt damit, ne? Und was meinst du, wie viel Lithium wir da wechseln müssen? Was meinst du, wie viele Gigakuben wir da hatten, nur um das Schätzchen direkt zu buchen. Dann habe ich auch gleich gesagt, ey, wenn die Sorgen so eine Kontrolle ist, dann haben wir das Ding direkt bei den Volk in der Nähe, die auch wissen, wie man das und sowas. Allein sonst, allein jetzt, ich weiß gar nicht, was das als Ritter geworden oder genau. Ja, das machst du nicht. Das hat uns nur tatsächlich, um unsere Kristallbuchung durchzuführen, was hier so auffällt. Nur wir müssen das nachher auch wieder in unsere Sachen kriegen und so. Zum Beispiel, wir haben das dann alles praktisch noch relativ schnell rausgehauen, das ganze Geld, das wir eigentlich mal haben. Also, das ist das, was da in unseren Sachen laufen, die ich im normalen System nicht finde, das ist das Ärgerliche. Das ist ja nicht schlecht. Selbst wenn die Jugendorganisation das jetzt nicht veröffentlicht, das ist so lange noch nicht, dass es jetzt weg ist, sondern es ist ja passiert. Darauf kann man immer nochmal wieder eingehen, dass wir sagen, okay, dann geht das halt vorübergehend von anderen. Sagen wir mal, wie das so dick praktiziert oder so. Das ist halt die erste Sache. Ne? Das ist halt sogar als relativ viele Sachen, die auch interessant sind. Wenn du jeden Tag 5-6 Stunden interessant Programm ist, dass ich mal, wenn die jetzt Sachen vorschneiden, das ist halt der Vorbehalte, würde ich sagen. An sich zu großen Teil verwendet, da wird das ja zu 68% verwendbar, der Rest ist zu intim oder militärisch zu brisant. Sind dann immer noch relativ interessantes Material hast. Und wir auch sehr viel zu Stunden zu machen, dann ist das Zeug so dran, ne? Das ist teilweise richtig viel. Also zum Teil. Achso, das ist so Arbeit, ja? Ja. Was gibt's da? Ach, die erste Klasse war das Symbolikbewerbung. Nee, wir wissen. Naja, letzte Liga 104 gemacht. Aber ich die kann ich nicht mehr kirchen, nein, ich. Ich habe auch die Fachtraining gemacht. Der Arzt meinte, ich müsste knapp unter 100. Ich habe echt immer so einen Arzt gefragt, wie müsste ich von meiner Seite liegen, wenn man so, wenn ich so etwas unter 100 bin, ist das schon in Ordnung medizinisch. Und ich bin jetzt vielleicht bei 104, das heißt, wenn ich auf 5 Kilo abnehme, dann habe ich eigentlich ein gutes Gewicht, was gesund ist. Weil ich habe halt oft lange Krafttraining gemacht, also ich Bodybuilding ist noch was anderes, ich habe oft ganz viel Bodybuilding gemacht, oder ich habe jetzt praktisch nur bei Eisenhower-Training Krafttraining gemacht. Das ist kein Bodybuilding, sondern Gesundheitsorientierung, das heißt also, da laufen auch keine aufgedruckten Muskelpakete rum. Das sind Fitnessstudios, das sind Leute, die was für ihre Gesundheit tun wollen. Das ist nicht stumpfe Stämme von Eisen, ich will hier irgendwie an der Stadt nehmen, sondern das ist mehr wirklich so Leute, die ihren Rücken richtig kräftig, also nicht nur so Rückenschulung oder so, sondern wirklich an so einem richtigen Fitnessgerät mal ihren Rückenmuskeln auf Vordermann bringen wollen. halt rückenschmerzlich sich man oft gehört, einfach weil der Muskel die Frage und jetzt praktisch das ganze Rücken hat. Und wenn die ein bisschen durchtrainiert sind, dann ist das nicht schlecht. Das ist einfach, weil die halt nicht, das ganze Ding praktisch, ne? Auf jeden Fall, wenn die einmal aufgebaut sind, hast du halt die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder rückenschmerzlich bist, deutlich geringer. Und ich habe mir auch gerne Muskelantrieb einfach verdient. Einfach Nahrung verbrauchen, ohne dass man da großartig was zu tun macht. Also einfach die Muskeln, kann ich zum Teil einfach nur, dass es aussieht. Und dann weil die Nahrung verbrennen. Das heißt, ich kann mehr essen, ohne zuzunehmen. Deswegen habe ich es eigentlich einfach nur, weil es nicht aussieht, ist gut für die Gesundheit. Und die Nahrung verbrennen, dann kann ich mehr essen, ohne zuzunehmen. Einfach aus dem Klingel, aber schon, ja, das ist halt so eine Markennahrung. Ne? Der heiße Eisenhower, aber das Ding ist auch, er spielt ja auch ein General Eisenhower, das ist ja relativ bekannt. Also das ist ja schon relativ harte Kritik, ne? Das muss man sich schon überlegen, also das ist die reine Systemtraining, ne? Ja. Aber die Bildung habe ich auch gemacht, aber das, also ich hatte nie was Besonderes. Also ich habe das halt immer nur so für mich gemacht und hier kam natürlich noch an, so richtig, ich muss was ich kann nicht haben, sondern das hat mir so nicht gemacht, weil ich es persönlich nett fand und die vorhandenen Ressourcen mal auszubauen, ohne dass wir jetzt. Ich habe halt nie gedacht, dass wir nicht, denn Gott sei Dank hat so viel Ressourcen, kannst du maximal kriegen, dann ist das okay. Ich muss jetzt nicht chemisch nachhelfen, fand ich. War aber nicht gemeint, weil das. Mir war das so Respekt da eigentlich wirklich, also nicht, dann die Dinger ohne Ende aufpumpen. Das fand ich nicht gut, weil ich mir gelassen. Was jetzt? Also, ich hab mich ja gar nicht erzählt, ne? Ich kann keine Ahnung, das Ruhe ist zur Zeit auch die, halt die Filiale, warum? Man guckt da noch mal zu, aber das Spannende ist natürlich, wenn jetzt plötzlich mal irgendwie so ein Gegner aufsteht und was Spannendes macht, aber ich hab auch zur Zeit keine auf Liste. Auf Liste, ja. Deshalb, ich hab jetzt keinen Gegner, der da übermäßig mächtig Angriff fahrt. Und dann wäre das nur dann auch meine erkanntliche Organisation, also so schwer das ist, aber da jemand kommt, das ist ja ein Problem, weil die man muss sich aufpassen, ein relativ fettiges System, aber das, was ich zur Zeit finde, diese Gang-Puppe finde, die habe ich eigentlich alle einkassiert, um daraus Energie und vier anzugewinnen. Die sind relativ energieaufwendig. Ne? Wenn das dann erstmal läuft, ich habe halt auch zugesehen, dass ich wirklich viele Studenten aufgefordert habe, das wurde auch als zu aggressiv empfunden, aber weil ich ganz massiv Studenten auf meine Firma aufmerksam gemacht habe, den großzügigen Forschung zu kriegen. Das heißt, die konnten praktisch alles rund um Raumfahrt erfinden, was wir machen wollten. Die haben alles zum Tipp bekommen und sogar die Produkttests entfalten, sozusagen. Die tausend, die haben irgendwas erfunden, rund um Raumschiffe, das es noch nicht gab. Wir wollen davon 2000 im Handel haben, da habe ich die mitverkauft und dann hast du auch praktisch, weil ich das nur bezahlt wurde, auf ein Feedback gekommen, die haben auch dokumentiert, was wir auf Rezessionen geschrieben und so. Das haben wir dann natürlich einen Peak Track gemacht und wussten dann am Ende, dann hast du das verkauft und haben dann die Kunden, die haben dann noch mal rumgeforscht, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und Sachen dokumentiert über die Widerstände, die ganzen Fußhandel, die Geld ist. Jetzt sind wir relativ forschungsorientiert. Haben wir ein gutes Feedback am Ende von uns feststellen können. Das ist ein gutes Produkt, hat sich bei uns relativ zügig verkauft. Da habe ich halt gesagt, ihr kümmert euch um Fabriken, ich bezahle das. Das Logo ist scheinbar gibt es, weil die Elite drin ist, dass man bei allen Kapitalen so einen Dreck einwenden kann. Das heißt, ich habe denen das finanziert, das heißt, die dürfen maximal 9% Eigenkapital in die Firma einbringen. Das ist ja irgendwie, das ist schon sehr, sehr groß für ihn. Also, normalerweise sind 1-2% üblich, also 1% ist eigentlich üblich. Das ist nur völlig teuer, aber ich hätte gedacht, wenn ihr es schafft, dann 9% noch einzufinden, weil ich jetzt 3 Jahre habe oder so, ja, dann lebt sich das natürlich für die Anschließung anders. Ne? Also, ist nicht üblich, ja. Nein. Das hängt auch teilweise sehr davon ab, wie groß eine Firma ist, was du zu Firma stellen lassen. Die 9% sind, das hängt aber auch von der Struktur der Firma an. Aber wenn man so groß ist, die Million noch jetzt quasi bekommen, meine Mitarbeiter zurzeit um 2% vom Standardgehalt. Das fand ich ziemlich wenig. Ich versuche da mal höher zu gehen, aber die Gewerkschaft sagt noch jetzt zurzeit bei dieser Betriebsgröße und bei dieser das Problem hängt auch noch auf die lange der Betrieb gibt. Das heißt, die Mitarbeiter muss 2% von dem, was in so einem Handel üblich wäre, aber üblich heißt, das sind dann oft Firmen, die seit Millionen von Jahren existieren und sich auch aufgebaut haben. Ich mache das ja praktisch jetzt seit nicht ganz einem Jahr, ne, in dieser Größenordnung. Und da hast du dann auch andere Mitarbeiter und die haben nicht die Erfahrung, die wissen nicht, wie das, das sind auch teilweise sehr langlebige Alien für die, haben aber nicht so viel Berufserfahrung, dass du die gleich auf 100% hochrufen kannst. Und die Zahlen schon, die sind einfach so ein bisschen all diese Zahlen etwas über den Markt gestellt, aber das nicht mehr das frage ich. Es gibt da ganz strenge Gesetze und die sind nur noch dran da. Das ist gar nicht so die Quest, sondern ich habe so gar nicht so ein bisschen wie all die Sätze auf Jahre ein, dass die Mitarbeiter über die Jahre bekommen. Ich gucke halt, dass die Mitarbeiter etwas länger Pause haben, als die Grenzen gucken. Pause ist ja auch Arbeitszeit irgendwo, dass wenn die internen Pausen, zum Beispiel im Pauseraum ein paar Sachen besprechen, das ist ja auch anteilig Arbeitszeit. Das heißt, wenn sich das beim Mittagessen beim Kaffee treffen, Pause machen, Raucherpause oder so, die besprechen sich, das sind auch die wirklich wichtigen Konsequenzen, wo sie sich kurz absprechen. Da sind sie eigentlich auch nicht so in dem Umfang gefahren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir haben zum Beispiel für die Gaming-Kultur und Gebetsfirmen, das heißt, nicht nur, nicht nur Katholiken, Evangelien oder Moslems können bei mir noch, sondern haben da kleine Gebetsfirmen, sondern auch, also zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel bist Anhänger vom fliegenden Spaghetti Monster, du müsstest deine Gebetszeit einhalten. Wir haben auch für erfundene Religionen, es gibt einen gewissen Satz, also natürlich kannst du nicht jeden Tag auf der Arbeit 3 Stunden beten, aber wir haben einen akzeptierten Satz an Gebetszeit. Und wenn du dann meinst, danach nutzen zu müssen, um den fliegenden Spaghetti Monster im Verwaltungsstück anzuzünden, dann darf man das anzünden. Das ist ganz normal, das ist normale Zeit, also das soll man. Das heißt, auch bei Religion, deswegen sagt er, ein Gesetz von der Religion hat zurzeit nur dich selbst als Anhänger. Das ist ganz toll. Es gibt Regeln, das heißt also, du kannst nicht einfach hier andere Mitarbeiter abfangen, nur weil die vielleicht eine andere Stätte sind. Aber normalerweise, wenn du das in so einem gewissen Rahmen hältst, kannst du auch deine Gesetze von der Religion dann da leben. Echt? Ja. Es gibt nur so eine Art Grundkonzept, was das ist, wo wir Leute im Grunde Religionsfreiheit bloß, dass wir auch Religion akzeptieren, die glücklich sind oder nicht anerkannt sind. Also, es muss nur so eine Art, allein damit zum Auskommen, was da noch möglich ist, gibt es natürlich Einschränkungen. Sie können nicht alles machen. Zum Beispiel, die Juden hätten bei uns eigentlich am Mittwoch den Sabbat, die andere Kultur wäre einerseits, als sind da gewisse Gesetze, dass sie gesagt hat, das ist jetzt so, die Duell meinten die, oder der Computer, dann hat sie gesagt, okay, eigentlich ist euer Mittwoch, euer Tag Mittwoch, und euer Sonntag und euer Dienstag, und ihr habt nur eine Pause, das eigentlich bei anderen Kulturen, von Montag 3 bis 5 Uhr, da haben wir dann halt gesagt, bündeln wir das einfach auf einen Tag. Das ist da, was nicht anders zu machen. Das ist schwer, wie eine 10-Tage-Woche, und wird das halt anteilig möglich. Sie können halt nicht, also sie bieten halt die Möglichkeit, allen Völkern anders zu machen, aber wir müssen halt sehen, dass wir das finden. Das heißt, wir können nicht alle auf 7 Tage fixieren, das heißt, auf die 10-Tage-Strukturen. Also wir suchen das so zusammen, dass das geht halt nicht alles in so einer Sonne, das wird einfach zu groß, weil das, wir bündeln halt die gängigen Kulturzeiträume so, dass die gemeinsam praktisch Pause machen, weil sie irgendwie Kulturen haben oder so. Wir können das halt nicht zu individuell machen, aber ein bisschen schon, dass jetzt praktisch läuft. Das ist jetzt völlig einfach anders. Thank you. Thank you. Thank you. So, okay. Was denkst du drauf? Ich wollte so klassisch an diese Sache erinnern. Also, ich hätte da mal, ich hatte halt so einen Shop da. Ich glaube, ein Plus mal daneben Classified, also auf der Verpackung. Ich habe auch Großteil. Classified für mich, so hat man Werbegeld in meiner Welt, ne? Es war ein echter Laden, echten Produkten, so. Man hat da gekriegt, hat noch ein Plus von halt Groß Classified. Für mich war das halt ein Werbegeld, ne? Aber und ich hab das mal angekreist mit Zeichen. Das ist selbst nicht das, dass da jemand einfach nur einmal als normale Soldat zu sehen und dieser ein Produkt, wo das sind nicht so klassifiziert, das ist klassifiziert, also geheim, ne? Oder begrenzt, ne? Viele Soldaten sind gar nicht so toll, sondern da nehme ich halt einen blauen Witzlos an, was ich so einmal so richtig sehen, was für so klassifiziert ist. Für mich war das jetzt praktisch eine B-Ware sozusagen. Gerät, das braucht ich nicht wirklich. Ich krieg für weniger Geld auch mindestens gleichwertiges Produkt, was eigentlich sogar noch besser ist. Wo ich diesen Sommer vermerken kann, weil ich werde keine praktische Tafel kaufen. Ich habe einfach eigentlich besseres Produkt nehmen, was sogar noch günstiger war. Da stand halt nicht dieser Nerv auf, weil ich werde so mal das denkst so an den Kunden da und das hier so groß Klassenwerte, wo du denkst. Das heißt, das macht dich nicht gut, ja? Nein. Also, wie viele von diesen nicht-klassifizierten Produkten hast du da gekauft? Wie gesagt, das war, ich habe das wirklich vom Weihnachtsmann finanziert bekommen. Die wirklich vom Weihnachtsmann. Also, das war, ich habe das bestellt praktisch, war top getestetes Modell, also wirklich, also absoluter A-Ware, weil, ich sag mal, ich hätte nicht das Allerschnellste, das war vielleicht eigentlich halt schon langsam auf dem Topmodell, aber dafür ultimativ geile Fühlung. Kleines Spulen sieht man gar nicht, also nicht im Kampf, tatsächlich Spulen sieht man, aber hört man eigentlich nicht, alles gehört, aber ja, saumäßig leise, kommt fast immer ohne Passivfühlung aus, hat man so ein bisschen. Ist auch gar nicht gut im Superspiel und kann man eigentlich mit Takten machen, aber nicht. Extra diesen Dr. Moss, also auf jeden Fall saugeil verarbeitet und ich hab nicht fertig verarbeitet, aber war aber viel besser geworden, also das ist wirklich besser. Achso. Und dann, wie viele hatten wir noch von? Eins. Eigentlich der Traum eines jeden Hardware-Fanatikers, aber so ganz extrem hatten sie tatsächlich eine von diesen Geräten. Ja. Selbst in Deutschland haben die oft unter 10 Stück, ne, und weißt du, dass das eigentlich jeder Gamer haben will, ne, und du bestellst das dann praktisch, also ist relativ finanzierbar, für Eltern, die mal was Besonderes schenken wollen. Ja, und du hast davon, praktisch im Bremer Einzelhandel ein Produkt, und bestellst das praktisch, in meiner Welt ist das praktisch eine Massenware, aber die haben davon für ganz viel Eindruck vorgelegt, ich will nicht bestellen, das 3 Tage vor Weihnachten. Weil ich da auch nicht, dann, ja, so war das unbedingt wahr, was schon mal getan. Das ist viel, das macht immer noch. So. Die ist noch jetzt dran. Das war jetzt mir egal, das ist so schon geworden. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, also eigentlich müssten die neuen Breiten, normalerweise ist das wohl getan, dass sie das relativ lässig abwickeln. Also eventuell auf bestimmten Strukturen hast du so einen Standardalarm, kann man hier sagen, Strukturen hat ein bestimmtes Level erreicht, dann kriegen wir mit Gegnern automatisch eine Message. Also, wir machen das nicht auch, aber kann sein, dass irgendwann an einem bestimmten Punkt so eine kritische Grenze gestritten wird, wo es wirklich so eine, ja, irgendwie eine Fragezeichen, wo kurz annonciert wird, dass eine bestimmte Firma eine Ausschreibung hat, so ungefähr. Kann sein, dass ab dem Jahr wird von so viel, also so ein Territorium, so praktisch über so eine Internet-Universum-Konferenz, ganz kurz hören wird, dass die Firma dieser Größenordnung gerade erreicht wurde. Und dann musst du aufpassen, ne? Das heißt also, das kann sein, dass das ja nächste Stunden kommt und dann werden feindliche Unternehmen sagen, okay, den wickeln wir auf, ne? Weil das, das Blöde ist, dass wir ein Kleinstbetrieb nehmen. Das heißt, wir sind, viele handeln praktisch große Sachen, aber wir handeln praktisch in ganz, ganz, ganz unfähigen kleinen Universen, unfähigen kleinen Planetensystemen, kleine Raumschiffsteile, das sind teilweise schlechte Deckplatte oder selten so eine Art Laser von uns, die Tour hat. Das war so ein Raum jetzt hoch. Und wir verdienen dann vielleicht an sowas 1 Euro. Ne? Natürlich dann, wenn du was machst in 28.000 Tonnen Universen, ne? Die Zahl, ne? Und nicht Universen, gar nicht viel. Das ist ein Unterschied. Und dann Universen habe ich jetzt weggelassen, einfach weil das ist zu schwierig, weil es ist da draußen sind nicht alle Strukturen so wie unser klassisches Universum. Das heißt, es ist halt deswegen wieder schwer auszurechnen, was genau da jetzt wie ein Universum sein soll. Also, es ist scheinbar nicht ganz eindeutig, aber ich glaube, das sind auch eine Funktion, an die ich mich schaue. Wenn ich dann nach Hausfinde mit meinen Scans, wo da die Unterschiede sind zu einem klassischen Universum wie unseres, also das Typische wie eine andere Dimension, ich sage, das ist alles verständlich, aber ich bin auch interessant, wenn einfach ein Computer auch ein Problem hat, was als Universum zu stehen, das ist nämlich schon sehr spannend. Das geht verhalten auch Sachen, was aber in der Regel wichtig ist, nicht klar, dass gewisse Informationen nicht so detailliert bekannt sind. Das heißt, ich muss mich manchmal durchaus aufpassen, dass ich nicht so viele Stellen angebe, einfach weil es strategisch unnötig ist, aber normalerweise kann ich das hier sonst auch nicht sagen. Hast du das jetzt noch im Tier gesprochen? Ja. Meinst du, das denn, muss jetzt nicht in die Öffentlichkeit, oder? Wie genau das denn die Sache ist? Ein schönes Beispiel dazu, was ich, wie ich denke, das geht, das ist ein ziemlich geheimes sein. Das ist okay. Wenn man nicht noch, ja. Genau das ist das Problem. Ich denke, dass ich jetzt nicht veröffentlichen. Ja. Ich weiß, es geht irgendwas von Annika und das geht und sagt dann irgendwas und man denkt so, wenn ich so eine Sache frage, fehlt als Beispiel, wie viel Brücke ein Astgard durchschnittlich im Jahr ist oder am Tag und das geht nicht darauf eine konkrete Zahl oder wie oft riecht ein Astgard durchschnittlich an der Finger, nachdem er in den Po gesteckt hat und das Gerät liefert eine saure Zahl. Würde ich sagen, dass ich mit dem Message denke, ist jetzt zwar nur 800 Euro, aber das ist schon interessant. Wahrscheinlich, weil wir da echt Umfrage gehen, sondern auf ziemlich genau 0 auf 1 und so. Das geht schon aber auf eine ganz andere Zahl, wenn ich das schon so riesig. Ob das so in Ordnung ist, dass ich hier so eine Zahl im Kreis sieht. Also, ich hab das auch mal anmeldet, aber hoffentlich mal machen wir das. Wobei ich das auch brauche, dass wir das praktisch so was hören. Also, ich kann mich hier noch wunderbar stellen. Also, das ist hier, ja, das sind eigentlich Organisationen, die mir alle gewusst haben. Also, ich habe halt so die Erfahrung, dass man mit denen, also, ich kann mit denen bisher früher in dem Fall die Ideen immer unkompliziert zusammenarbeiten. Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, in unserer deutschen Kultur, wie wir es in etwa haben, Weil wir haben halt immer so, die Schotten haben halt immer so das Gefühl, an so verschiedene einzelne Parameter, ne? So an die, in der Organisation, das kann man relativ gut feststellen, so was Chinesen oder als europäische Kultur. Und dann, aber wenn du dann mit unseren deutschen Kirchen auch so erstaunlich eigentlich bist, dann ist das uns ja fast nicht so. Aber wir haben so eine Art einfache strategische Fixpunkte zusammen auf das Deutsche, wo wir es hatten. Also wir haben dann die komplette Kultur auf so eine, praktisch nur so neuralgische Punkte, die denen wichtig sind, die unbedingt eingehalten werden müssen. Und wir haben teilweise einfache Strukturen, die immer eingehalten werden. Und das ist dann oft eine Zusammenarbeit für einfach, du hast gewisse Prinzipien und hier gewisse Prinzipien. Und du, die haben viel Kultur und du hast auch so eine Kultur. Die haben gewisse Begriffe wahrscheinlich meiner aufeinander, aber so verschiedene Eckpunkte fühlen sich so zusammen, dass man eigentlich mit denen unkompliziert zusammenarbeiten kann. Also Sachen wie, ich mache die Industrie, wenn die irgendwie Geld wollen, kein Problem, ich sag mir aber irgendwas. Das ist dann auch nur der Vorwahl, dann sind wir zu Hause. Es funktioniert auch gut. Dann habe ich aber einmal in Aldi getroffen, da meinte man von der Straße, dass ich irgendwie war nicht knapp kommen oder irgendwie knapp bin oder schon war. Da habe ich mich nicht sorgen, weil es gibt halt Ideen, solche Strukturen, kann sein, dass ich wegen irgendwas in meine Sendung oder dem, was ich tue, in Kraft stand, ist möglich, kann sein. Es ist aber, sie haben dann Blick gemacht. Ich sehe auch mal von Sachen bei Leuten. Wenn ich nicht sehe, eine Frau ist mit 18 schon völlig und dann sehe ich schon so, puh, nach 2, 3 Jahren und die kriegt wirklich ein verbessertes Gesicht. Das sind so Sachen, die sieht man. Ich kann sagen, dass jemand in der Klasse verliert, für die mentale Persönlichkeitsstruktur und dem, was du so an Aufwand hast, du gehst garantiert immer mal Kraft. Und kann ja sein, dass wenn ich da so ein richtig, richtig gut Achter habe, gesagt bin, Entschuldigung, der ist nicht zurück, der weiß, was er tut. Wenn du das ganz bewusst in Kauf und von wegen Schizophrenie und Paranoid und so, ist Bullshit, der kann ganz easy und ganz normal schlafen, dass er was verdient. Und er ist auch, er weiß, was er getan hat, aber er findet das richtig, wenn es weiter für dich aufzugehen. Und der dachte dann, das ist der Test. Die sagen vor allem, der ist natürlich krank, aber überhaupt nicht. Der kann nichts mehr. Und der hat das verdient aus den Gründen. Und er hat gesagt, die war es also klar. Der sitzt jetzt 4 oder 7 Jahre. Und dann muss ich damit leben. Ich habe das halt getan, weil ich keinen anderen Weg gesehen habe als Mensch oder als Gesellschaft. Also ich das ist letztendlich, vielleicht habe ich irgendwo, aber ich habe halt so eine Prägung, die Trägkost, die Tonfangen, das heißt, ich gehe verschiedene 2 Linien und das ist der einzige Weg, wie wir Menschheit hier zusammenkommen können und das auch da überleben können. Und ich habe da letztendlich auch kein Spiel, weil ich muss halt das machen, was ich jetzt mache und es gibt, ich sehe zumindest auf keinen Weg, als das Produkt zu sehen. Also ich würde auch wieder anders machen, aber teilweise gibt es für uns einfach keinen anderen Weg. Und wenn ich hier so eine Bestie aufbaue, wo ich so denke, dann werden uns die Gegner noch lange was machen. Also, mir geht einfach darum, ich bin aus der Organisation von Architekten, so die solche Sachen strukturell ausgestiegen, hat mich bloß eine andere Regierung entschieden, die ich viel sinnvoller finde. Und ich baue jetzt hier praktisch ein Bauwerk auf, und ich denke, das wird die noch eine Weile bei Laune halten. Und wenn ich das effizient genug mache und oft genug, dann will ich gar nicht alles in einem Leben schaffen. Das ist gar nicht anspruchsvoll. Ich mache das jetzt so lange weiter, bis ich mich, ich weiß nicht, wie das ist mit Werden oder ne? Irgendwann sind wir an dem Punkt, dann machen die weiter und dann legt man die um. Weil die können, also, das habe ich mal gesehen, verschiedene Leute können damit nicht aufkommen. Ich habe natürlich alles Problem und ich kann die nicht ab, die sind echt scheiße drauf. Die haben zwei gewisse Philosophen abgedeckt, die ich ja total richtig war, wenn ich einen Anspruch. Die sagen, das ist mein Weg, das gibt es für mich. Ich sage aber mein, das ist etwas eurer. Und dann. Ich kann mir leider nicht einen Quatsch machen. Aber ich finde meinen Weg für mich als Mensch der Freiheit nicht selber. Ja, muss ich sagen, ist das so. Das ist mir helfen. Ich spüre, dass es letztendlich ganz gut ist. Ob das jetzt für mich so ist, ist die Frage. Also, ich kann mir vorstellen, dass das nicht wieder gut finde, was ich mache. Ich versuche mich zwar so aus der Elf-Politik weitergehend so ein bisschen rauszuhalten, aber das geht auch nicht. Also wenn ich jetzt mehr Fantasiegeld kriege, dann will ich das Fantasiegeld. Und sie muss das ja ausgeben, oder in der Stadt das kann man machen, aber letztendlich ist es auch so, dass das sofort geht. Ich habe da auch relativ wenig Erfahrungsspielraum oder so. Also ich habe nicht viel, das sind glaube ich gut, dass man den immer nicht hinbekommt, ne? Okay. Computer haben uns schon, ich sag mal, wenn man jetzt auch sagt, unser Territorium tut, also wenn man jetzt diese 28 Millionen kommunizierte Zahlen, ja, sieht, das wäre, also da sind 62% feindliche Strukturen, ja? 61, haben die uns schon bemerkt oder halten die, also, das darf doch gar nicht sagen, wie direkt angegriffen werden, ne? Ja. Das ist relativ interessant, weil ich, ja, das ist relativ interessant, ja. Ja, das ist relativ interessant, ja. Man soll verpetzt nicht auf die Rede, das macht wieder Sinn, aber. Naja. Ich hätte nur gerne gewusst, ob außer dieses Bereiches einer der Big Players noch aufmerksam wurde. Normalerweise machen wir es eben gebraucht haben, dann machen die nicht so oft schon, aber dann ist das schon, ich sag mal, einer dieser Überarchitekturen, Völker, so das Gefühl, dass wir uns ja irgendwie passen müssen. Oder wie viele sind das? Ja, mit mir selbst ist aber auch nicht so. Das ist echt weg. Ja. Das ist doch immer ein bisschen nervig. Ist demnächst eigentlich so eine Standard-Message in Planung, dass sie jetzt von der Interview über die kritische Grenze schreiben. So eine allgemeine Message rausgeht, dass eine gewisse Firma eine gewisse Struktur überwunden hat. Das ist absehbar, dass es nächste Tage passiert. Von diesen Dreierkomplexen ist ja eine fertig. Wenn das jetzt, also ich weiß nicht, dass ich sagen, also in den 11% Wertung der Galaxien, wie viele von diesen Dreierkomplexen wären wirtschaftlich zu führen? Also, oder wie viele, wenn wir die Bonn oder gar nicht Territorium hat, wie viel Prozent ist das Ausbau abgeschlossen? Auch wenn es noch keine Zeit des Großes der Kalibre ist. Je nachdem, wie weit es ist, zwischen 1 und 9%. Was zu sagen, auf jeden Fall, ja. Also im 1% ist das auch so abgeschlossen, das ist schon mal ziemlich gut. Wie viele von diesen Überfilialen dann viele drei Ebenen, also einmal die Überstruktur, die von den Reifen passen, das sind ja 3, dann diese Mittelvertriebsstruktur und besonders dazu mit den ganz, ganz vielen Kleinen, die sich dann an die Endpunkt wenden. Wie viel Prozent sind die Fische nicht fertig? Okay. Ja? Ja, ist also sind jetzt 80, also die sind im Bau und 8% der Filialstufe sind ja ausgeschlossen. Und dann sag ich mal, wie die Level 3, die ganz klein sind, sind 24% ausgebaut. Verlängert alles Bau. Okay. Das wird die Antworten. Echt? Das wird die Antworten, ne? Ich hoffe natürlich, dass ich so weit wie möglich komme, bevor du auf Aufmerksam werden, ne? Ja. Wenn jetzt mal auf sieht, in den Hauptjahren, ich habe noch verschiedene Wurmlochtypen, aber zu wie viel Prozent sind die Wurmlöcher schon fertig? Von den neuen Strahlen? Und sieht man, da kann man auch keinen Kamera sehen, das sieht durch. Kriege. Es geht voran, also. Das könnte ich mal irgendwie so fragen. Das kann man natürlich sagen, wenn Annika sich selber entfummelt, dann wobei sie kommt, das hat der Kollege mir verraten. Ich kann aber auch sagen, wenn in einem isotonischen Dorf ist, dass man das irgendwie weiß, woraus der ist. Ich kann nicht wirklich nach dem Fest fragen, wie in der Kopf ist. Wenn der eine geheime Rezeptur hat, dann könnte ich nicht herausfinden, ob das ein Supermarkt gekauft ist oder ob das selber ist. Und wenn das selber ist, kann ich mir vielleicht nicht die Rezeptur, also zumindest die Rezeptzutaten geben lassen. Das ist spannend, ne? So. Und wenn man als Empfehler zum Beispiel feststellt, dass irgendwas mit einem seiner supertellen selbstgemachten Produkte, wie ich gerade, das ist zum Beispiel, Bekowski so, ne? Diese Chili-Wurzel, ja, die sich auch auf dem Supermarkt hält, macht er mal Prüfung von Lungen in seinen Wurzeln, macht er alles in der Küche. Aber seine Frau weiß halt auch, dass es auf dem Supermarkt ist. Das ist die gleiche Lunge. Ja, das war die erste Stunde. Und keine Ahnung, dass er immer so ein paar Produkte hat, die denkt, ja, dass die wirklich Zeit im Supermarkt ist. Das ist so einfach, was ich nicht kann. Das ist ja was. Das muss ja keiner wissen, oder? Ja. Ich finde das immer so gut von Indisch geht, dass ich jetzt was weiß. Ja, das ist in Ordnung. Ich hab's schon gehabt. Ich sag ihm das bitte letzte Mal, ne? Ja. Ein trauriges, ne? Das war. Ich war immer kann man sagen. Okay, das ist die Frage, ne? Das ist das. Ich bin mir gerade nur so ein bisschen Sorgen, wie das richtig ist mit dem Lieferant. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache einen Blog fertig und mache mir so viele Stunden. Oder ich sage, ich schieße jetzt diesen Blog auf und mache einen neuen Blog. Das ist die Frage, ne? Du machst ja einfach schon weiter oder sagst, hier, das ist so und so. Ja. Ich finde das jetzt teilweise machen, zum Beispiel, ich mache jetzt erstmal so ein, das ist doch fertig und das dann, das ist jetzt erstmal so. Und ich weiß nicht, wie ich das nenne, nicht in so einem Forum oder so, sondern erstmal für die Presse zum internen Gebrauch. Damit zum, also ich bin ja angeblich zu betat und dann kann ich nicht gucken, oder muss ich gar nicht so verschreiben, sondern ich kenne auch einfach Massen und weiß, wie das halt auch was gemacht werden kann. Ich weiß nicht, in der Regel unbewusst, so für sich, wenn ihr sich, schon wenn ihr das im Kopf habt, dann macht die ganze Psychische Resonanz kennen und dann kriege ich wirklich die rechte Antwort. Also es ist nicht so notwendig, dass ich da wirklich der Schwarze Wald habe, sondern wäre auch schön, wenn da was kommt, aber zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel eigentlich gegen die Richtung, aber durch meine Equipment ist scheiße, das ist alles noch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, dass das so gut ist, dass ich auch, das ist auch nicht ganz einfach. Ich habe mich die ganze Zeit gelabert, ich habe zum Beispiel einen Weg.